Hey, Maschu, sag mal, hast du geguckt, ob der Dax schon auf die E-Mail geantwortet hat? Ja, gerade aktualisiert. Oh, Mann. Hey, schau doch vielleicht nochmal kurz. Ich meine, nochmal aktualisieren, weißt du? Ich meine, vielleicht hast du eben kein Netz und die E-Mail kam nicht an oder nee, so. Nee, nichts, gar nichts. Spam-Ordner? Nein, gar nichts. Weißt du, ich schicke die Mail jetzt einfach nochmal. Ja. Ich frage mal, vielleicht hat er ja die ersten vier gar nicht bekommen. Genau. Und diesmal auf jeden Fall mit Lesebestätigung, ne? Und nach dem Abschicken direkt nochmal aktualisieren. Und weißt du, vielleicht sollten wir auch mal den Wi-Fi-Assistenten anrufen. Verdammt nochmal, was ist das denn jetzt? Sag mal, hast du getankt? Wie jetzt? Ich dachte, du wolltest tanken. Nein, ich sollte doch das letzte Mal die Snacks holen und du wolltest tanken. Ach, nee, komm, ich weiß es doch ganz genau. Du wolltest tanken und ich wollte nur kurz ein paar Rubbellose kaufen und dann... Unfug! Du wolltest tanken, ich wollte kurz aufs Gästeklo gehen. Ach, weißt du was, wichtig ist doch sowieso erstmal, dass ich ordentlich bei den Rubbellosen abgeräumt habe. Und, lass mal das Fenster runter. Oh, schau mal. Ein Space Truck. Howdy, Jungs. Kann man euch irgendwie helfen? Guten Tag, Mr. Whitballs. Dick Whitballs. Trucker auf der alten Route 69. Sieht so aus, als wäre euch der Sprit ausgegangen. Das erste Mal auf der 69 unterwegs? Max. Ja, sieht so aus. Ja. Das erste Mal unterwegs, Mr. Dick Whitballs. Dick Whitballs. Dick Whitballs. Ich könnte euch bis zur nächsten Tankstelle mitnehmen, es dauert keine 60 Minuten. Das wäre großartig. Können wir denn irgendwas dafür geben? Also, wir haben kein Bargeld dabei, aber... Also, ich hätte hier vielleicht noch so eine Dose Space Ravioli oder so, ich meine... Ja, lass mal stecken, Jungs. Komm, springt rein. Oh, das war ein schönes Bild. Ist das Ihre Frau? Ja, 16 Jahre verheiratet, die gute Lady. Halt, Ihre Frau heißt Lady? Aber sicher, das Ganze klingt natürlich etwas seltsam, wenn man es so ausspricht wegen Lady und Lady, also Lady, Lady. Manche Leute lachen deshalb immer, wenn sie sich vorstellt. Lady Whitmore? Max! Sind Sie sicher, dass die Leute nur deswegen lachen? Wie, was soll das denn jetzt heißen? Machst du dich gerade etwa über meine Frau lustig? Oh Gott! Niemals. Ja, das will ich auch hoffen. Ich erinnere mich noch, wir waren letzte Woche auf einer Firmenfeier und der Sprecher hat uns groß angekündigt. Mich, meine Frau Lady und unseren kleinen Sohn Little Dick Whitballs. Lassen Sie mich raten, Ihre Katze heißt Pussy. Quatsch, ich habe einen Hund. Cocker Spaniel. Willkommen zu Creamspeak. Creamspeak. Ihr Podcast direkt aus dem All, direkt aus dem Truck von Gavin Karlmeier, unser heutiger Gast. Willkommen bei Creamspeak. Hallo, hallo. Ja, vielen Dank. Hallo. Der gute alte Gavin hat sich bei uns eingefunden und erzähl uns doch erstmal etwas von uns. Oder von dir. Ich sag was von euch jetzt. Herzlich willkommen zu Creamspeak, dem Egomanen-Podcast für Narzissten. Also Gavin, jetzt mal ehrlich, Gavin. Was ich in den letzten 200 Minuten so wahrgenommen habe, ist jetzt schon großartig. Ich fühle mich aufgehoben und mit gut und alt wurde ich schon lange nicht mehr begrüßt. Fantastisch. Gavin, genug von mir. Erzähl uns ein bisschen von dir. Was hältst du von uns? Ja, großer Fan seit Jahren. Habe alle eure Platten gekauft und... Welche gefällt dir am besten? Weißt du, dass du das die dritte, die mit dem Vogel drauf. Das ist gut, weil wenn du Leute fragst, ja, ne, und ja, den fand ich total toll, können keinen einzigen Song von uns nennen, um die Schweine, den wunderschönen Lügenfans. Abend anzufangen. Also wir können das natürlich so machen. Erstmal erzählst du uns jetzt ein bisschen von dir, vielleicht von deinen Sexualpräferenzen oder irgendwas sehr nicht gerne. Allzu Persönliches. Ja. Und dann habe ich ja auch noch ein paar kleine Fragen vorbereitet. Ich sag mal so, das mit der Route 69 kam nicht von ungefähr, ne? Das stimmt übrigens wirklich. Der Gavin hat uns im Vorfeld schon einige Bilder von sich gezeigt und geschickt. Und ja, erst gerade deswegen hatten wir ihn dann auch wirklich hier eingestellt zur Sendung. Das sind ganz strenge Kriterien, die wir hier anbringen. Ja. Sowohl Durchmesser als auch Länge. Was eure Hörer ja auch nicht wissen, ist, dass ihr vorher ein Lineal an die Gäste verschickt, das ihr auf dem Bild sehen wollt. Genau, und wenn das zurückkommt, riechen wir erst daran. Okay. Zu wissen, ob die mit besonders dicken Bleistiften ihre Mathe, weil wir schicken ja auch immer Matheaufgaben dazu, Geometrie und sowas. Was denkt ihr denn? Also, direkt zu unserer ersten Rubrik. Wir spielen einen bestimmten Jingle ein. Unnötig ausführliche, hypothetisch gestellte Fragen an von Frage zu Frage zurechtgereiztere Gäste. Gavin. Ja. Du wohnst seit einiger Zeit in einer kurz vor der Gentrifizierung stehenden Plattenbausiedlung. Ein Einbruch ist nur noch eine Frage der Zeit. Dein größter Besitz ist ein von Bill Cosby persönlich unterschriebenes Cocktailglas, welches du nach einer wilden Partynacht auf einmal auf deinem Nachttisch fandest. Als du eines Abends zu den Geräuschen von häuslicher Gewalt und bellenden Hunden aus dem Parterre einschläfst, stellst du dir die Frage, wo in deiner Wohnung das beste Versteck dafür wäre. Wo würdest du deinen wertvollsten Besitz verstecken? wahrscheinlich unterm Bett. Das ist meine Damen und Herren, Gavin Gardemeier. Das ist natürlich eine unfassbar unbeeindruckende Antwort. Ich wollte gerade sagen, das ist so die Antwort, die dich bei Taken 96 Hours direkt in die Arme der Menschenhändler wahrscheinlich gebracht hat. Ja, da will ich ja am Ende auch hin. Also ich mache diesen ganzen Podcast-Kram mache ich eigentlich nur, um in Hände von Menschenhändlern zu kommen. Das ist die Idee. Unglaublich. Also, einfach erstmal berühmt werden und zu sagen, ey, das ist so langweilig, das Leben. Anstatt einfach direkt irgendwie CIA-Agent zu werden, sich entführen lassen als Privatperson, vorher ein Leben lang dafür trainieren. Ist auch albern. Man muss ja auch dazu sagen, du wirst ja immer wertvoller, je berühmter du wirst. Also guck mal, der Kopf von George Clooney, ne? Der ist immer ein vielfaches Mehrwert als der Kopf von irgendeinem dahergelaufenen Landstreicher. Ja, richtig. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Meine Damen und Herren, Ihr FDP-Kandidat für den Landrat. Gavin Kallmeier. Es ist, guys, es ist 2016, Post-US-Election. Wir dürfen sagen, was wir Trump wollen, oder? Man darf protect us. Genau, man darf jetzt. Endlich darf man wieder sagen, was man will. Daddy Trump. Lass uns nicht zu schnell auf Trump. Wir müssen die Rubrik durchboxen, bevor wir beim Trump landen. Ich wollte so ein bisschen anteasen, so ein bisschen antrumpen. Ich wollte eigentlich noch einen coolen Joke machen, dass, wenn das Resultat ist, dass man von Liam Neeson gerettet wird, nachdem er sich unter Bett versteckt, dann kann man sich auch mal von Menschenhändlern entführen lassen, oder? Ich höre da Schwingung. Am I the only one? Okay. Ich glaube, Gavin ist noch nicht berühmt genug, als dass jetzt Liam Neeson zuhört. Deswegen fang erstmal mit sowas wie Til Schweiger an, dem deutschen Liam Neeson. Ah, okay. Aber wäre es nicht eine Idee, wenn du denkst, dein wertvollster Besitz, kann man nicht eigentlich an die Eingangstür einen Zehner legen oder einfach überall Geld verstecken in der Wohnung in der Hoffnung, dass die Einbrecher, wie bei so einer Schnitzeljagd, erstmal ganz viele kleine Zehner sammeln und abgelenkt werden von deinem wirklichen teuren Besitz, dass in der Zeit die Polizei gekommen ist. Wäre das nicht eine gute Taktik? Ich glaube, keiner meiner Besitztümer ist mehr wert als 10 Euro. Erstens das. Das ist daran scheitert es schon mal. Und M&Ms auf dem Boden verteilen? Na, das ist gar nicht dumm. Aber es führt mich ja zu diesem alten Hoteltest, wie du herausfinden kannst, ob du in einem guten Hotel bist. Du legst 20 Euro unters Bett. Wenn es ein schlechtes Hotel ist, liegt das Geld am nächsten Tag immer noch da. Das heißt, es wurde nicht geputzt. Wenn es ein mittelgutes Hotel ist, ist das Geld am nächsten Tag weg, weil die Alte sich das unter den Nagel gerissen hat. Wenn es ein gutes Hotel ist, liegt das Geld sortiert auf dem Nachttisch. Ich hab das Problem, erstens, ich habe weder Geld für ein Hotel und ich habe auch keine 20 Euro, die ich einfach so für so einen Test da hinlegen kann. Ja, aber immerhin schläfst du auch nicht in schlechten Hotels. Ja gut. Alles ein gutes. Aber wie viele Hotels muss man das durchtesten? Wie arm wird man, bis man endlich ein gutes Hotel gefunden hat? Man legt sich einfach als Teste nachts immer selber unter den Bett. Ich bin einfach froh, wenn nachts keiner ins Zimmer kommt und mich vergewaltigen will. So, genau. Das ist das Niveau von Hotels, in denen ich schlafe. Okay, also unsere erste Antwort Nächste war, Frage. Passiert quasi ständig. Also, oder gibt's richtige oder falsche Antworten? Vielleicht schläft Gavin deswegen nur in Hotels, weil zu Hause. Aber auch immer unterm Bett. Ich glaube auch. Irgendwann ist es einfach. Und wenn du am nächsten Morgen noch da liegst, ist es ein gutes Hotel. wenn dich die Putzfrau mitgenommen hat. Wenn du noch alle deine Nieren hast, ist es ein gutes Hotel. Und wenn man dich fein säuberlich in den Schrank sortiert hat. Wenn ihr jetzt Menschenhändler wärt, ne, da kann ich jetzt direkt mal eine Frage zurückgeben, bevor wir in eurer Rubrik weitermachen. Okay. Wenn ihr Menschenhändler wärt, welche Organe wären eure Lieblinge? Was würdet ihr am liebsten verkaufen? Haut. Das Das war die creepy Antwort. Fuck, ey. Haut, Haare, Bauchnabel, Flusen, Fingernägel. Das war der Zwölfjährige in mir, metaphorisch, sagt würde jetzt Penis sagen. Wir kriegen es auch keine Episode hin, die ersten nicht. Aber ich stelle mir gerade vor, wie jemand wirklich so ein Penisorganhändler wäre. Ist das nicht der geilste Beruf überhaupt? Also du stehst dann also mit so einem Trenchcoat und machst dann, ne, die Jackentasche auf und so. Eher so, aber eher so aus der, also, ne, also so Chiro, also Organhändler im klassischen Sinne, quasi als chirurgische Ware oder eher so aus der, weiß nicht, fernöstlichen Medizin dann gerieben und als Aphrodisiakum. Das ist mir eigentlich am Ende, also was der Kunde damit am Ende macht, ist mir ja als Händler egal. Boah, da merkt man, der Gavin wäre wieder nur die Kohle im Kopf, ne? Ja. Kein bisschen Idealismus ist mehr im Menschenhandel und Organhandel. Mann, ey. Das waren früher haben sich die Leute noch gedacht, ne, da stand der Mensch noch im Vordergrund beim Organhandel. Ja, genau. Wo ist die Nähe hin? Siehste, wo ist die Liebe? Während ihr euch über eure Penisse streitet, wäre ich einfach Haut. Hautmagnat. Der hält im Winter auch wahnsinnig warm, muss man dazu sagen. Genau. Fremdhaut. Okay. Der Klassiker. Okay, sollen wir den Strick, den wir uns langsam immer mehr um den Hals legen? Ich wollte gerade sagen, bevor wir jetzt Dritte Reich abdriften lassen, schnell. Max, ich bin mir erstens ganz sicher, dass wir den Turn zu den Nazis schaffen würden, aber zweitens hat Gavin gerade noch gesagt, er wollte irgendwas mit Penishändlern sagen, deswegen go Gavin. Ach, ich kenne den noch Second Life. Habt ihr das gespielt? Boah, das habe ich nicht gespielt. War das vor oder nach WoW? Das war weit vor WoW, würde ich sagen. Darauf beschworen wurde. Wir hatten das, glaube ich, mal in der Schule behandelt. Ja, genau. Weil die alle Angst hatten, dass wir so Junkies werden. Von uns hat das keiner gespielt. Ich habe das auch nicht gespielt, aber vor einem halben Jahr ungefähr habe ich das mir installiert mit einem Bekannten zusammen. Tatsächlich auch im Rahmen eines Podcasts und wir haben einfach mal probiert, was da passiert. Es gibt immer noch Leute, die das aktiv spielen. Ach, wirklich verrückt ist, aber es gibt gratis Outfits, die man da bekommt. Also du kannst deren Outfit umsonst anlegen. Aber wenn du einen Penis haben willst, musst du dafür echtes Geld zahlen. Also es kostet $5, einen Penis zu haben. Das ist ja fast wie im echten Leben. Das stimmt. Aber dann kannst du den Penis auch an dich selber schrauben. Aber genau. hat das Prinzip nicht übernommen mit diesem Penis plus 5 der Geschwindigkeit und so? Ich hab damals was gesehen, eine Reportage, wo Rainer Kallmund gesagt hat, er spielt auch Second Life. Und das war, ich gucke wirklich sehr wenig Fernsehen. Aber das war vielleicht eine der Sternstunden der Unterhaltungsindustrie. Definitiv. Es ging darum, dass der Kalli einfach, der flog dann auch die ganze Zeit rum mit seinem digitalen Kallmund. Und es war so abstrus. Trieb sich des Nachts in irgendwelchen verruchten digitalen Furry-Clubs rum. Penisse verschenkt hat. Ich hätte ja wenigstens gedacht, dass der sich irgendwie dann so ein Hot 69 Loverboy macht, aber der war relativ realistisch, der digitale Kallmund. Glaubt ihr, dass es so? Das war einfach so ein sehr fetter Typ, der mit so einem Regenbogenschweif immer am Himmel so. Und der hat so viel Kohle ausgegeben, der hatte überall Penisse am Leib. Er konnte sich das leisten. War wahrscheinlich auch der Sugar Daddy von Second Life und hat irgendwelchen kleinen Jungs Penisse ausgegeben. Tauschen die wie so Sammelbilder. Oder Supertrumpf nach dem Prinzip. ich weiß nur, es hat sich ja wirklich eine Industrie da gebildet, ne? Absolut. Also Leute, die Outfits machen, das ist so verrückt. War es nicht McDonald's? Ich glaube, McDonald's war es, den Second Life für eine Million Dollar oder sowas, Marketing-Etat, die richtig eine riesengroße Filiale gebaut haben. Ja, stimmt. Ach Gott. Ja. aber. Es gibt Selbstständige, die dort quasi digitale Klamotten nähen oder entwerfen. Ja, genau. Und damit Geld machen. Also ich habe das Gefühl, dass der Markt inzwischen so ein bisschen, sagen wir, ausgedünnt ist. Aber grundsätzlich gab es das, ja. Wann hast du das gespielt oder ausprobiert? Vor einem halben Jahr ungefähr. Ist die Grafik immer noch so wie früher? Es ist katastrophal. Es klippt ohne Ende. Du hast überall irgendwelche Überlagerungen. Hat es so ein Ghost Town Vibe so ein bisschen? Ist es nicht irgendwie so leer? Leider nicht. Da sind immer noch Menschen, die es spielen. Und da sind auch Leute, die so schlafen und sowas. Und ich frage mich, ob die einfach vergessen haben, dieses Programm zu beenden. Und seit 14 Jahren irgendwie den Rechner laufen lassen. Wahrscheinlich. Könnte sein. Gestorben. Irgendwie in so einem. Und genau. Er lebt weiter in Second Life. Aber das ist das Schönste und Romantischste, was ich hier gehört habe. Und ja, das sagt sehr viel Trauriges über mich aus. Bevor wir jetzt uns hier in Penissen verlieren, kommt doch mal zu Genau, bevor wir im Limbo von Second Life verschwinden. Ja. Die zweite Frage. Sacre bleu! Die französische Armee steht vor den Toren von Bonn. Du hast dich nach der Schlacht um die Villa Hammerschmidt einer Gruppe von marodierenden Freischärlern angeschlossen, um den französischen Besatzern, aber vor allem deinen Eltern zu beweisen, dass du endlich einem ordentlichen Tagewerk nachgehst. Nach einigen Wochen des Marodieren, Plünderns und Freischärlens fällt dir jedoch auf, dass du erstens keine frische Unterwäsche mehr hast und dir zweitens die drei wichtigsten Dinge in deinem Leben fehlen. Was sind die drei wichtigsten Dinge in deinem Leben? Perfekt vorgelesen von mir, Sebastian Maschow. Ihr habt aber hier auch große Fragen. Also große. Warte mal, bis die letzte kommt. Ja, ich bin gespannt. Die drei wichtigsten Dinge in meinem Leben? Genau. Gegenstände, ja? Mhm. Second Life Account gilt nicht. Ach, verdammt. Aber mein Penis im Second Life Account ist okay, ja? Auch nicht. Alles, was mit Second Life, also nicht, was sind die drei wichtigsten Dinge in deinem Second Life, sondern in deinem First Life. Oh je, also tatsächlich ist mir das gestern Mittag aufgefallen. Ich glaube tatsächlich, mein Handy ist einer, wenn nicht sogar das wichtigste Element in meinem Leben, materialistisch betrachtet. Weil ich halt tatsächlich damit alles mache. Das ist mein Kalender, mein alles halt. Deswegen vor allem der Kalender zuerst, ist klar. Mr. Twitter-God Karl Mayer. Ja, ich benutze mein Handy, also auch so für Kalender. Na, E-Mails ist ja auch immer wichtig. Ja, ganz absolut. Und ich telefoniere wahnsinnig viel. Aber ich würde tatsächlich sagen, mein Telefon auf Platz 2, die wichtigsten Gegenstände in meinem Leben. Dinge müssen nicht nur Gegenstände sein. Also Dinge, ich meine jetzt auch vielleicht Menschen. Aber bleiben wir bei Dinge. Das ist immer gemein. Lass uns bei Dingen bleiben, weil sonst habe ich als erstes das Handy gesagt, das bringt mich in Schwierigkeiten. Sonst wird schwierig, ja, absolut. Ja, für mich ist zum Beispiel die drei wichtigsten Menschen im Leben nicht so wild, weil ich kenne nicht so viele. Aber für Leute, die wirkliche Freunde haben, ist es halt immer total gefährlich. Ne? Ja, deswegen lass uns bei Gegenständen bleiben, weil sonst muss ich mich hier um Kopf und Kragen reden. Was ich so ja überhaupt nicht muss. Genau. Hätte ich überhaupt nicht gemacht. Nie Gefahr bei Creamspeak. Kopfhörer, definitiv Kopfhörer. Und dabei geht es nicht um konkret bestimmte Kopfhörer, aber irgendwelche Kopfhörer. Das stimmt schon. Weil das Kopfhörer mich tatsächlich irgendwie von den Menschen schützen, die mit mir U-Bahn fahren. Und auf Platz 3 Geld. Sehr Gavin pragmatisch. Ist der idealistisch romantischste Mensch, den ich hier gehört habe. Aber ich muss sagen, bei den wichtigsten Dingen, man kann es ja wirklich auch eigentlich immer so drehen, das sind ja eigentlich die Sachen, die einem wirklich fehlen, wenn sie dann nicht da wären. Absolut. Und Geld bei den Kopfhörern. Dazu. Bei den Kopfhörern kann ich auf jeden Fall sagen, dass es stimmt. Wie beschissen ist das, dieses Gefühl? Du bist irgendwo, ob es jetzt irgendwie Fitnessstudio im genau. ich kann das machen wie der Kalli in Second Life. Podcast ist mein Second Life. Ich bin, was ist sexy? 2,50 Meter groß. Und, ich weiß nicht, ob du mit 2,50 Meter dann schon wieder so viele Chancen hast auf dem freien Markt. Ich bei den ganzen übrigens, anderen 2,50 Meter großen Leuten auf jeden Fall. Bei Rainer Kallmund wahrscheinlich auch. Ich finde große Leute extrem einschüchternd. Ich finde das immer gruselig, wenn Leute extrem groß sind. Wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Also no hate, aber. Ja, absolut, absolut. Ich fühle mich persönlich eigentlich. Ich bin sehr froh, dass ich nur 1,53 groß bin. Bist du wirklich 1,53 groß? Leider nein. Das ist dieser Moment im Podcast, wo man nicht genug über den Gast weiß, um jetzt genau rausloten zu können, darf ich jetzt lachen oder nicht? Ich hätte mich schon gefreut, weil dann hätten wir endlich mal ins Tag Midget schreiben können. Aber nee, ich bin 1,86 groß. Das ist okay, ich glaube, das ist genau der Durchschnitt. Nee, ich glaube, das ist sogar Überdurchschnitt, oder? Durchschnitt. Ja, komm, ist leicht überdurchschnittlich. Komm, du. Durchschnittsgröße. In Deutschland auf jeden Fall. Was glaubt ihr, wenn man Durchschnittsgröße bei Google eingibt? Was sind die ersten Vorschläge? Keine Ahnung, probieren wir es aus. Genau, probieren wir es aus. Ey, das sind ja genau die gleichen Bilder, die du uns letztens hier für die Folge geschickt hast. 1,78 ist der Bundesdurchschnitt bei Männern. 1,83 in den Niederlanden. Das gibt's Penisdurchschnittsgröße. Mach mal Italien, Hallo, bitte. Fallosan Forte. Jungs, 15 Minuten bin ich wieder da. Für die Leute, die diesen Gag nicht verstanden haben, Max hat ein Penisvergrößerungsmittel im Internet gefunden und wollte uns suggerieren, dass er jetzt ganz kurz ein Penisvergrößerungsmittel bestellt oder vielleicht schnell runter zur Mac-Apotheke rennt. Wie heißt das nochmal? Mac-Aesthetics? Ich habe eine wahnsinnig spannende Seite gefunden mit dem Namen länderdaten.info. Mhm. Alter. So, Italien wolltest du. Okay, ich merke schon. Ja, ich will Italien, weil ich immer, wenn ich in Italien. 1,74. Nein. Doch. Dann bin ich vielleicht im kleinwüchsigen Teil von Italien in Urlaub gewesen. Das kann doch gar nicht sein. Also, zurück zu der Geschichte mit den Kopfhörern. Ja. So, wenn man in der Bahn sitzt und keine Kopfhörer dabei hat, ist das scheiße. Und zwar aus einem ganz ähnlichen Grund, warum du das gesagt hast. Es ist wirklich manchmal schmerzhaft, Leuten zuzuhören, aber manchmal macht es auch extrem viel Spaß. Ja, das stimmt. Manchmal, wenn ich neben Leuten sitze, bei denen ich das Gefühl habe, es könnte sich lohnen, drücke ich auch auf Pause. Es gibt einem so ein bisschen die Chance, manchmal aus seiner Bubble rauszukommen, weißt du? Mal wieder ein bisschen in die echte Welt abzutauchen. Ich mache das mit der Pause andersrum. Für 10 Sekunden und dann ganz schnell wieder die Füße reinzuziehen. Dieses Filterbubble-Gelaber im Moment, das geht mir auch echt auf den Keks, muss ich sagen. Boah, fuck, ich habe eine ganze Rubrik über Filterbubble mit Gavin gemacht. Scheiße. Was ist denn jetzt eine Filterbubble? Ich kenne nur Bubbles oder Filter. Aber Filterbubble, ist das wieder sowas Neues aus den USA wie Slow Brew Coffee oder was? Die Filterbubble ist das, sind die Leute, mit denen du dich im Netz umgibst und von denen die Algorithmen glauben, dass sie dich interessieren könnten. Ah, okay. Also diese ganze Facebook-Geschichte. Zum Beispiel. So, ne? Dieses, dass du quasi reinforced wirst, nur mit dem Kram, den du selber sehen und hören kannst. Ganz genau. Was, sag mal, für manche Leute natürlich scheiße ist, aber für jemanden wie mich, der alles verstanden hat und genau weiß, worum es geht im Leben, ist natürlich gut, weil dann bekomme ich auch nur die ganzen guten Sachen. Aber du bist ja auch fast mit jedem auf dieser Welt befreundet und du hast ja eigentlich keine Filterbubble. Ich bin fast jedem befreundet und ich hab gar keine Filterbubble. Ach so. Ich auch nicht wirklich. Wie gesagt, die zwei Leute, die ich kenne, gelten nicht als Bubble. Es könnte auch was Dermatologisches sein, oder? So, ach, ich habe da so eine richtig eklige Filterwaffe an der linken Arschback. Ich krieg das einfach nicht weg. Gabi, guck mal hier, ist das normal? Ja, genau. Ich habe schon. Bepanthen hilft nichts. Okay, Kinders. Okay. Ich möchte einigen wir uns darauf, das Handy kann ich voll verstehen. Ist auf jeden Fall ehrlich, also sehr authentisch. That Gavin Carmeier tells it how it is. Wow. Also, und, oh, wow, super. Trump-Reference, danke. Okay. Stop it. Okay. So einfach geht das, Gavin. Man kann auch einfach mal sagen, hör bitte auf damit. Ne? Okay, und ja, ich verstehe. So, nicht immer so passiv-aggressiv. Wow, ganz dünnes Eis. Dass du da jetzt Zynismus rausgelesen hast, halte ich für menschenverachtend. Ich lese, wie gesagt, ich habe zwei Freunde. Ich lese aus allem Zynismus raus. Wenn mir jemand die Hand gibt, dann erschrecke ich mich erst, weil ich denke, er will mich hauen. Also, dritte Frage. Endlich. Ach Mensch, klassischer Montag. Der Jigsaw-Killer, bekannt aus Funk und Fernsehen, hat dich in seiner Gewalt. Aufgrund deiner Schwäche für Zara, Wintermäntel, Fairtrade-Kaffee und Lighthearted Feelgood-Tweets trifft dich die gesamte Wut des alternden Serienmörders mit dem Herz aus Gold, der Lunge voller Krebs und einem Hang zu kniffligen Rätseln und Schweinemasken. Wenn du dich aus der Vorrichtung, zwei an eine sich drehende Bohrmaschine angebrachte feste Winterhandschuhe, die unaufhörlich in deinen Genitalbereich peitschen, befreien willst, musst du dem Mörder mit dem fliehenden Haaransatz und der unpopulären Meinung zur gesetzlichen Krankenversicherung nur eine Frage beantworten. Jetzt kommt eigentlich was ganz Einfaches. Was ist für dich der Sinn des Lebens? Ah, easy. Klar. Auch Handy, Geld. Kopfhörer. und unterm Bett liegen. Genau. Der Sinn des Lebens. Ja, also für dich, nicht der Sinn des Lebens, sondern für dich. Was der Sinn meines Lebens ist, meint ihr? Genau. Das Geld, hat er doch gesagt. Nee, tatsächlich, jetzt kriegt ihr mal Real Talk. Also so, boah, richtig. Endlich. Jetzt den echten Gavin. I want mal. The real Gavin. Absolut. Gibt's Musik dazu? Können wir Real Talk Musik einspielen? Bitte. Real Talk with Gavin Carmeier. Ich glaube, der Sinn meines Lebens ist tatsächlich, oder der Sinn eines jeden Lebens, ich werde da ein bisschen im Kantsinne bleiben, ich glaube, der Sinn des Lebens ist, dass wir herausfinden, was uns liegt und daraus das Beste für alle Leute machen können. Ja, schön gesagt. Ich spiele hier auch gleich so ein Wow. Raunen in der Audience. Ja, nee, aber finde ich interessant, dass du quasi zum einen, was so einen sehr philanthropischen Approach quasi nimmst und sagen, so ein bisschen auch für das Gemeinwohl, aber das gleichzeitig verbindest mit so einem Psychologen mit so einem Maslow'schen, ne, so ein Selbstaktualisationsding zu sagen, so dass dieses sich selbst finden oder so, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe. Absolut. Find ich sehr, sehr lobenswert. Ich sehe das irgendwie ein bisschen ähnlich. Du musst quasi deine, das ist auch, ist das nicht auch in der fernöstlichen Kultur so ein bisschen verankert, so mit diesem. Ja, ich bin ja selber Fernöster. Fernostdeutscher meinst du? Ja, exakt. Um Gottes Willen. Nee, ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen so ein Ding, dass da irgendwas verankert ist von wegen das, wo du excellst, wo du quasi super gut drin bist, genau, was absolut. Dich quasi selbst auch, was dich aber auch selbst irgendwie bestätigt und was dich glücklich macht. So, das ist diese, irgendwie sowas. Traurig ist, dass wir drei Leute glauben, dass unser Podcast die Gesellschaft verbessern könnte hier, heute. Ist aber so. Und ich muss sagen, Gavin, du hattest mich bei, ich habe mir für 5 Euro online einen Penis gekauft. Das hat mich alles sehr beeindruckt. Wow. Aber wir haben wirklich diesen Podcast irgendwann mal ins Leben gerufen. Ich weiß noch, wir saßen auf dem Balkon. Auf demselben Balkon? Ja, oder? Ja, war auf dem gleichen Balkon. Ja, okay. Das war also ohne Podcast. Und wir haben uns halt wirklich gedacht, es kann ja nicht sein, dass wir waren gerade eigentlich dabei, beim Second Life Penis-Angebote durchzubrowsen und genau. haben gesagt, Mensch, was machen wir eigentlich hier? Was machen wir eigentlich mit unserem Leben? Weil wir hatten nämlich auch erst gesagt, ne, das, was uns antreibt, also online Penis vergleichen. Und naja, wir saßen auf dem Balkon und es war gerade diese ultra harte AfD-Populistenzeit, als man dann, ähnlich wie bei Trump, so dachte, oh shit, das könnte doch was Ernstes werden. Ne? Nicht so wie die NPD, die dann immer irgendeinen Scheiß erzählt und über Jahre relativ bedeutungslos bleibt. Und wir dachten, es kann ja nicht sein, dass immer die Dummen lauten oder halt die Dummen die Lauten sind. Warum nicht auch mal wir, also die dummen Lustigen lauten? Und oder zumindest die Dummen auf der richtigen Seite, was wir natürlich sind. Absolut. Und genau darum ging es eigentlich. Deswegen schön, dass du das so angesprochen hast. Ich habe das erkannt, sofort. Also schon bei der Anfangsmusik war ich mir sicher, euch zu verstehen, als Menschen auch. Die Anfangsmusik ist wohl das Beste, oder? Da merkt man sofort, wo man ran ist. Wirklich, ne? Ja. Absolut. Space, direkt, Humanismus, auf der Altruismus, genau. Instrumental. Ich habe mich, wie man so schön sagt, abgeholt gefühlt. Ah, oh. Schön. So, bevor es zu schmuse hier wird, lass uns diese Situation auflösen. Das war jetzt gerade, ich habe schon gemerkt, wie Gavin sagen wollte, und bevor es jetzt zu schmusig wird, und ab geht's in die Pause. Wir hören jetzt atemlos durch die Nacht. Und danach hole ich sie hier wieder persönlich. Das war der Gavin Kallmeier Takeover of Creamspeak. So, Finger weg vom Mischpult jetzt hier. Ja, wollen wir ein bisschen über die US-Wahl reden oder haben wir so gar keinen Bock darauf? Ach nee, guck mal, ich streue erstmal einen Fun-Fact. Ein Fun-Fact so von Fun her. Lebende Fische bekommt man am besten, ja, bitte. Genau. Heute ist, wusstet ihr, dass heute der International Day of the Bible ist? Und Veterans Day, oder war der gestern? Das weiß ich nicht, aber heute ist, Veterans Day, das wäre ja dumm, das sind ja, oder? Weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist heute International Bible Day. Ich habe das eben rausgefunden, weil jemand bei Facebook was unter Hashtag Bible Celebration Bibelverse postet. Ich wusste nicht, dass ich so Leute im Facebook-Feed habe. So viel wieder zum Stichwort Filterbubble. Ja, da werden wir wirklich fast. Aber ich meine, das ist ja, merkst du mal, siehst du, da merkst du mal, wie open-minded ich bin, dass ich solche Leute nicht direkt rausfiltere, sondern erstmal mich informiere. Der offizielle Slogan zum International Bible Day scheint zu sein, be filled. Also be filled. Und nicht, wenn ich trinke. With the knowledge of the glory of the Lord. Let creamy Jesus fill you up. Aber hier steht, ich schick euch das rum. Da is religion so getting ganz, too sexy for our kids? Ich glaube wirklich, die versuchen es langsam, ne? Mit der hier so ein bisschen so inspirational quote style, aber dann natürlich sex sells. Direkt ganz fett oben drüber, be filled. Und da hat so ein kleines Sternchen. With the knowledge of the Lord. Ja, ist da noch so ein Zwinker-Smiley hinter? Ja, genau. Ich glaube, das wird immer kleiner, das with the knowledge of und dann be filled. Und dann let me fill you up. Ja, schön. Was sind denn eure Lieblings-Bibelverse? Also, ich wollte eben schon sagen, ich hole gleich die Bibel, um mit Bibelwissen zu glänzen. Mein liebster Bibelvers ist der mit Onan und er ging in die Wüste und er ließ seinen Tropfen in die Wüste. Ja, sehr schön. Das ist mein Lieblings. Sorry, als alter Musterband. Stehe ich natürlich auf sowas. Ich bin ja großer Fan von diesem Absatz mit der Familie des Königs, mit der dann 739 Jahre wurde, dessen Vater 1420 Jahre alt wurde. Und nee, so das war ja Herr der Ringe. Ich glaube, da verwechselst du was. Ach so. Ich muss ja sagen, ich habe Herr der Ringe weder gelesen noch gesehen, ne? Ja, ich habe die Bibel nicht gelesen und auch nicht gesehen. Also insofern ist aber tatsächlich ist ein ähnliches Universum. Also es reicht eins von beidem zu lesen. Ich habe die Bibel nur gesehen, aber auch nur, weil mir relativ viele Leute gesagt haben, was man erst den Film sehen soll und dann die Bücher gucken soll. Hast du denn diese 3,5 Stunden Director's Cut gesehen? 69 Hours Feature. Ich hab mir diese Trilogie geholt mit dem ganzen Bonusmaterial dazu, wo die zeigen, wie die Kostüme machen und ne, die Kreuze. Das ist eigentlich ganz cool gewesen. Come, Lord Jesus. Sagt ihr, das ist so versaut, der Laden. Ist das wirklich? Oh, es gibt ja tatsächlich jeden Abend bei Twitter Leute, die das Hashtag Abendgebet jeden Abend twittern mit dem Hashtag Abendgebet und da gibt es dann immer so eine Gebetsschatulle, die wird dann metaphorisch einer Person überreicht und die leitet dann durch das Abendgebet. Ach echt? Das gibt's ist richtig, ja. Das ist richtig wie bei Knuddels damals. Ja, absolut. So mit so genau kleinen, so ist das. Kleinen ja. Spielchen. Wirklich, ja. Du bist jetzt 27. Und dann kommen da irgendwelche Trolls rein, die so tun, als hätten sie die Gebetsschatulle, obwohl sie es gar nicht haben. Ja, genau. Und dann direkt reported. Und dann direkt alles, sorry, du bist raus. Ja, genau. Bitte verlasse unseren Hashtag. Ja. Aber Gavin, ja? Gavin, du bist 27, ne? Das ist richtig, ja. Ja, weil ich überlege die ganze Zeit, weil Knuddels ist voll an mir vorbeigegangen. Ob das wirklich, du warst gerade in diesem Golden Knuddels Age. Absolut. Also, absolut. Ich habe meine Pubertät bei Knuddels verbracht. Ja, siehst du? Du auch? Ich dachte mal, du wärst irgendwie schon, weiß ich auch nicht, 42, 9, 26, keine Ahnung. Das ist nur bedingt schmeichelhaft, aber mach ich weiter. Ja, du meinst eben alt und gut. Also Maschu, ne? Ja, ich bin jetzt 30. Keine Ahnung. Ich wurde hier nur immer hingesetzt und soll wieder irgendwas reden in dem Podcast. Nee, erzähl mal, was war denn so deine Knuddel-Age? Ich muss sagen, wenn du 30 bist, hättest du das auch mitbekommen müssen, weil ich noch eigentlich einer der Jüngeren bei Knuddels war damals. Ich würde sagen, ich war so 13. Ja, aber das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich meine, das war bei uns 5., 6. Klasse, glaube ich. Ne? Ja, also so, irgendwie genau. 11, 12. Aber wir sind das ja ist gleich ja genau, alt. Aber warum bist du erfolgreicher als wir? Das finde ich jetzt irgendwie unfair. Ich habe einfach früher angefangen. Ach so. Ah, verdammt. Okay. Auf Knuddels. Auf Knuddels, ja. Genau. Ja. Ich auf Knuddels. Warst du damals bei der, Knuddels Family? Ja, klar. Ich war sogar Stammi. Ich hab so lange gebraucht, bis ich in diese scheiß Family reingekommen bin. Das war echt so das Achievement meiner Pubertät oder Pre-Pubertät. Tatsächlich muss ich aber jetzt meine soziologische Frage stellen. Wo hast du denn gelebt, als du 13, 14 warst? Also du meinst jetzt so sozioökonomisch oder geografisch? Geografisch. In Hamburg. Okay, also, weil tatsächlich. Wir hatten auch andere Dinge zu tun als Knuddels. Das Verrückte ist ja tatsächlich, dass in manchen anderen Städten, also es gibt so, ich habe das Gefühl, dass soziale Netzwerke vor allem ein ballungsgebietliches Phänomen sind. Also hier in Köln zum Beispiel, okay, haben Leute, die in Köln aufgewachsen sind, waren nicht bei Knuddels, sie waren bei Yappi. Ja, absolut. Also es war damals, als es noch gute regionale Unternehmen waren, die auch noch ein bisschen bio-soziale Netzwerke ja, gemacht absolut, haben und so nicht mal diesen mass-produced Scheiß. Genau, als das noch nicht alles globalisiert war, hier von Facebook und Google Plus. Das war aber tatsächlich eh noch so eine Lokalgeschichte. Ich erinnere mich auch noch ganz genau, dass damals, wenn man so mit den Eltern im Urlaub war und dann hat man noch so andere Kinder aus anderen, ne, so, also natürlich so Robinson-Club-Urlaub mäßig und hat dann irgendwie andere deutsche Kinder mit irgendwie ihren Eltern kennengelernt. Und die kamen dann aus anderen Gegenden in Deutschland und du hast immer, die komischen Kinder hatten immer ICQ, so die Ostdeutschen. Also ICQ hatte ich tatsächlich auch. Echt? Das war bei uns war die Sprache. Gavin Karlmeier so, exposed, ist er eigentlich aus der DDR? Creamspeak ermittelt. Meine erste MSN-Nachricht. Creamspeak Mystery. Wir veröffentlichen die Gavin-Tagebücher und dann kommt raus, es ist alles gefälscht. Nee, also bei mir war es tatsächlich damals die Spaltung war zwischen MSN und ICQ und ICQ war immer so, das waren immer die Leute, die kein Hochdeutsch gesprochen haben. Das hat man im Schriftverkehr bemerkt. Hast du denn MSN? Du hast sie ja im Urlaub kennengelernt quasi, so. Hast dann gemerkt, so, ah, okay, und dann hat man irgendwie Kontakt ausgetauscht und dann so ICQ. Ja, hatte ich mir schon gedacht. Wusste ich. Ich will's mal eine ICQ Nummer haben. Vor allem Nummern, das war das Bescheuerste. Warum hast du eine Nummer anstatt einfach so eine E-Mail-Adresse? Das war der erste Schritt in die richtige Richtung, sag ich dir. Ja. Damit wurde erstmal geguckt, wie das Gedächtnis der Leute ist und deswegen konnten sich die ganzen Ossis auch so schlecht vernetzen, weil diese Nummer einfach zu lang war. Ich kann meine Nummer noch. Siehst du, klassischer Westdeutscher, siehst du? Absolut. Mir fällt übrigens gerade ein, das mit den Dörfern und den Städten. Ich habe nämlich wirklich, als ich 14 bis 17 war, habe ich nämlich auf dem Dorf gewohnt, bei meinem Papa. So, und vielleicht ist es einfach das gewesen. Man hatte weniger Internet, ist halt weniger. Wir haben ja noch miteinander geredet, ne? Nicht so wie ihr, immer nur am Schreiben. Und vielleicht ist es wirklich das gewesen. Absolut. Also, und naja, auf jeden Fall, in Mülheim war Knuddels halt ein Ding. Da ist halt wirklich, das war die einzige Möglichkeit für uns Leute kennenzulernen, mit denen man nicht zur Schule gegangen ist. Also jetzt mal abgesehen von den Sachen, die andere komische Kinder gemacht haben, wie Fußballverein und sowas. Habe ich mit Max schon gesprochen, der war neben Fußballverein und man merkt's. Ich bin auch, fußballtechnisch bin ich raus. Ich habe in der 2. Klasse Abwehr gespielt und das war's dann. Das sagt schon alles. Ja. Oder Judo. Boah, Judo war ich ein Jahr lang. Ich auch. Nichts gelernt, gar nichts. Bis zum weißen Gürtel, knallhart habe ich durchgemacht und dann war Schluss. Also quasi der einfach das Ding hält. Ja, genau. Nee, ich glaube, es gibt tatsächlich eine Prüfung zum weißen Gürtel. Du hast vorher irgendwie Gar keinen Gürtel und du rennst nackt oben rum. Moment. Die Hose, ich glaube, das war kein Judo-Verein. Ich glaube, du warst einfach bei einem extrem immer nur geschlagen mit dem Lehrer. This explains a lot. Ich glaube, du warst einfach bei einem Lehrer, der total darauf gestanden hat, dass es einfach oben offen war bei den ganzen 10-Jährigen. Und der hat ja euch einfach die Gürtel nicht gegeben. Und die müsst ihr euch erst verdienen, Jungs. Ratet mal, wo ich sie versteckt habe. Genau. Gürtel suchen. Die müssen mich erstmal zu Fall bringen. Und der hat die Gürtel dann alle vorne in der Hose. Okay, wir hören auf. So. Oh Gott. Ich hatte eben noch, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob das ein Verteidigungsmechanismus ist, dass ich gerade so lachen muss. Das lernt man auch im Judo-Verein, glaube ich. Ja. Also okay. Man lernt im Fußballverein auf jeden Fall, sich gegen eine ganze Entourage, obwohl Entourage ist falsch, aber gegen eine ganze Armee von Assis durchzusetzen. Aber kann ich bis heute nicht, aber also für mich, ich habe es versucht. Ich war eine Zeit lang Realschüler, ich habe das auch gelernt. Ja, okay, das zählt. Also ich glaube, es ist ein Jahr, Fußball ist wie umgerechnet 3 Jahre Realschule, glaube ich. Das Weil man ist halt sein. Kürzer, aber halt sehr viel intensiver aufeinander. Mhm. Und bei Max im Judo natürlich auch, das war auch mal recht intensiv Klar. aufeinander. Aber haben wir wieder wichtige... No? Absolut. Ja. Haben wir das auch geklärt. Was Dunkles aus der Vergangenheit geklärt. Nächstes Mal bei Creamspeak. Max arbeitet seine Vergewaltigungsvergangenheit auf. hast du denn statt ICQ MSN genutzt oder sowas? Ich? Ja. Ja, MSN, klar. Das war halt der Standard sozusagen. Ne? Das war okay. Irgendwie, wo kam ICQ eigentlich her? Das kam bestimmt aus Russland. Ist ein russisches Unternehmen, in der Tat. Ach, echt? Ja, ja, siehst du mal, Amis gegen Russen. Das war damals der Kalte Krieg. Der Kalte wurde, Krieg in den Netzwerken. Der Kalte Krieg wurde in der sechsten Klasse Realschule. Der Kalte Krieg wurde über kindliche Fingerspitzen ausgetragen. Absolut. So sieht es aus. Wir haben wieder. Maschum, womit hast du dich so vernetzt damals? Ja, ich war über ICQ. Deswegen schweige ich seit 15 Minuten und versuche die ganze Zeit auf deine Vergewaltigungsvergangenheit. ich war, glaube ich, bei beidem. Ich hatte so einen extrem geteilten Freundeskreis. Und Trillion. Und das kenne ich. Also ihr wart quasi Doppelagenten beide. Ja, genau. Vielleicht waren das eigentlich alles russische Nuklearcodes, die ICQ-Nummern. Oh, das könnte sein. Okay, das trifft jetzt zu sehr ab in Spekulationen. Apropos Nuklearcodes. Wisst ihr, wer jetzt die Nuklearcodes ist? Joe Biden? Netter. Habt ihr eigentlich diese Joe Biden-Obama-Memes gesehen? Christopher Lauer postet auch minütlich eins. Großartig. Ja, ich finde. Also alles außer der Nummer mit Christopher Lauer. Wollen wir ein bisschen über Christopher Lauer reden? Ich muss kurz mal googeln, wer Christopher Lauer ist. Christopher Lauer arbeitet ja inzwischen, weißt du, was er jetzt macht beruflich? SPD Ach, und Student. Er arbeitet jetzt für Axel Springer. Nein, echt? Oh Gott. Ich glaube doch. Oder also hat er nicht für Axel Springer ein Jahr? Ich möchte jetzt keine Halbwahrheiten. Gottes Willen, Axel Springer. Das wäre ein absoluter Saftladen. Warte. Dad, are you listening? Ex-Pirat Christopher Lauer geht zu Axel Springer. Da. Von wann ist das? Achso, hier, 1.1.2016, Christopher Lauer verlässt Springer. Ja, genau, siehst du, der war nämlich nur für 2 Wochen da oder so. Ja, weil er die ganze Zeit nur auf dem Klo gesessen hat und Hasch geraucht hat oder so. Das Beste ist, ich weiß natürlich, wer Christopher Lauer ist. Ich muss den trotzdem jedes Mal googeln, wenn wir den erwähnen, weil ich den einfach nicht behalten. Das ist aber auch so ein Typ, der irgendwie der Mörder war, weißt du, in so einem Krimi. Weil der fällt einfach nicht auf. Das ist so ein Butler. Tatsächlich SPD-Mitglied. Ja, der ist jetzt bei der SPD und der studiert momentan. Und ich finde es immer lustig, weil er schreibt manchmal so eine ganze Batterie an Tweets. Also, ne, so von wegen Part 1 von 28. Ja. Und ich bin irgendwie hin und her gerissen. Einmal finde ich sehr schön, dass es einen Politiker gibt, dem der Idealismus aus der Hose hüpft. Und auf der anderen Seite finde ich es schade, dass es dann halt auch ein Politiker ist, dem das Ego aus der Hose hüpft. Und ich bin noch nicht genau sicher, was ich davon halte. Wir versuchen das über die nächsten Wochen hin zu erörtern. Ja, das finde ich ganz gut. Ich blocke Christopher Lauer sicherheitshalber so lange mal. Okay, genau. So lange, bis ich dir das okay gebe. Genau. Sag mal, apropos blocken. Gavin, hast du eigentlich noch Zugang auf das Profil von Margarete Stokowski? Weil wir sind seit irgendwie Folge 2... Folge 1! Seit Folge 1 sind wir leider geblockt. Und wir waren eigentlich, wie soll man sagen, also leicht bipolare Fanboys von Margarete Stokowski. Ich Und das Problem ist, jetzt, wo sie langsam anfängt, ordentliche Kolumnen zu schreiben, jetzt dürfen wir natürlich nicht wieder nicht mitspielen. Ne? Ich muss sagen, ich kannte Margarete Stokowski bis jetzt gerade nicht. Ach so, Margarete Stokowski ist eine, ja, so eine Taz-Journalistin aus dem und Spiegel. Links-feministischen Spektrum, die für Spiegel Online unter anderem öfter mal eine Kolumne schreibt. Ich verstehe. Ja, ich lese ja keine Lügenpresse. Ja, sehr gut, da tust du auch sehr gut dran. Wir müssen jetzt auch, wir haben schon mit meiner Vergewaltigung, glaube ich, genug zu tun. Wir müssen natürlich das Margarete Stokowski-Trauma auch noch aufarbeiten. Doch, mach ich weiter. Ich blocke sie so lange sicherheitshalber mal. Es ist gut, dass der Gavin an unserer Blockliste entlang halt. Das ist ja sympathisch. Ist vielleicht so ein Online hier. Das wäre so ein guter Service von Creamspeak. Die Creamspeak-Blockliste. Ja, wen blocken wir diese Woche? Das ist noch ein schönes Projekt. Die Creamspeak-Blockliste, um die Filterblase ein bisschen, die persönliche Filterbubble ein bisschen, nochmal den letzten Schliff zu geben. Vielleicht kann man da nochmal das gute alte Wort säubern freiräumen. Ja, genau. Schön. Mal ein bisschen eine kleine ethnische Säuberung der Filterbubble. Eine ethische Säuberung. Sehr gut. Ja. Genau. Nee, wir machen das einfach wie bei Tribute von Panem. Der schwächste Twitterer wird jede Woche geblockt. Genau. Das ist so ein Decimation. Und zwar von der kompletten Community. Gut. Genau. Und wir rufen das aus. Wir mit unseren 500 Fans und durchschnittlich 3 Likes auf jeden Tweet. Irgendwann muss man ja mal anfangen, fanatische, kultistische Follower zu sammeln, oder? Ich meine, irgendwo müssen wir uns ja mal zur Weltreligion. Und es ist wie beim Philosophenherrscher. Es sollte ja eigentlich der herrschen und die Macht haben, der es eigentlich nicht will, nur dass wir halt total geil darauf sind, aber überhaupt nicht kompetent. Also fast genau. Philosophenherrscher. Ja, fast. So. Also. Ja. Ne? Gut, ja. Okay, ich höre schon die ganze Zeit, dass Gavin und Max ganz dringend pinkeln müssen. Deswegen machen wir jetzt eine kleine Pause. Ich google die ganze Zeit, klicke mich gerade durch random Bible Verses, bis irgendwas Versautes kommt. Also ich habe ja gerade in meinen Wasserfilter gepinkelt, deswegen das passt nicht. Ach so. Ich dachte, Max sagt jetzt, ich google jetzt gerade, wie schafft Mascho es zu hören, dass ich pinkeln muss. Okay. Wie ich wanzen ab. Okay, whatever. So. Ja, kleines Päuschen, oder was? Wir machen ein kleines Päuschen, hören uns gleich zurück bei Creamspeak, dem Weltraum-Podcast. Ohne festes Thema heute, aber dafür mit einem ganz festen Gast. Gavin Karlmeier und Creamspeak gleich. Ich bin sowas von fest im Sattel. Ciao. Willkommen zurück zu Creamspeak mit ihren 3 freundlichen Geistern, die ihr rieft. Hallo. Wir haben heute als Gast Gavin Karlmeier und das korrekt, als Dauergast Max Röbel in meinem Podcast. Als tolerierter, geduldeter. Genau, geduldet. Genau. Der Flüchtlingspodcast. Genau das wollte ich gerade sagen, Alter. Ich höre nicht nur, wann ihr pinkeln müsst, ich höre auch, was ihr denkt. 20 Folgen Creamspeak und. Ich habe nämlich eure Zimmer verwanzen lassen. Der Zyklus hat sich synchronisiert bei uns. Das ist ja fantastisch. Heute ist ja auch Supermond. Heute ist Supervollmond. Supermond. Das heißt, wir menstruieren, was das Zeug hält, und schwingen uns gleich auf unsere Hexenbesen. Wann ist eigentlich Walpurgisnacht? Das ist doch auch ein feststehendes Ding, oder? Ist das nicht 31. Oktober tatsächlich? Ach, dann war das schon. Ach, schon wieder verpasst. Ah, nee, deswegen kriege ich die ganze 30. Zeit. April. Weit gefehlt. Nee, dann ist es nicht so schlimm. Ich hätte kaum weiter weg sein können tatsächlich. Ja. Ich erinnere mich an einen ganz besonderen Supermond bei mir. Und zwar, als ich glaube ich 16 war. Bin ich in Bonn. Das erste Mal Acid genommen. mit meinem guten Freund. Und ich sag den Namen des guten Freundes. Wir waren flitzen in Bonn. Sag mal, Gavin, kennst du das Kardinal-Frings-Gymnasium in Bonn-Beul? Überhaupt nicht. Ah, gut, aber okay. Ist auf jeden Fall. Man muss ja dazu sagen, ich habe tatsächlich nicht mal ein Jahr in Bonn gewohnt. Ach, und wohne auch jetzt schon nicht mehr der in Bonn. Der Mascho, ich sehe Enttäuschung, ich spüre sie durch die Leitung suppen. Ich dachte, ich habe hier endlich mal einen echten Bonner sitzen. Bist du echter Bonner? Nee, auch nicht. Aber ich habe 16 Jahre da gewohnt. Ja, das reicht ja. Also, noch 2 Jahre lang habe ich mein halbes Leben lang dort gewohnt. Der Mascho ist ein echter Bonner, der singt an Karneval auch immer mit: Ich bin ein Bonnscher Jung, was willst du mal? Okay. Bonn ist eine super Stadt. Wirklich. Mega. Wenn man da nicht gerade lebt, ist es wirklich super. Ich denke, es gibt einfach nur so ein Verfallsdatum für den Lokalpatriotismus, den man da feiert. Denn irgendwann merkt man einfach, dass diese Stadt ist zu klein für mich. Und so nach alter Cowboy-Mentalität will man dann auch raus. Und deswegen bin ich ja dann auch Wuppertal gezogen, das Los Angeles des Ruhrgebiets / Rheinland. Des obdachlosen Mannes. Genau, es ist wirklich traurig. An jeden noch einmal. Ich weiß, ich habe die Warnung schon öfter herausgegeben. Ich weiß, Wuppertal klingt verführerisch, aber lasst euch nicht täuschen vom weltoffenen Antlitz dieser Stadt. Du, da wo sich Elefanten aus der Bahn stürzen, da kann es auch Menschen nicht besser ergehen. Tuffy, der hieß Tuffy, der Elefant. Und er hat überlebt. Tatsächlich habe ich so ein paar Hard Facts über Wuppertal, die mir diese Stadt extrem unattraktiv gemacht haben. Ich hatte einen guten Freund eine Zeit lang, der da gewohnt hat. Nein, warte, Moment, der wohnt da immer noch und er ist auch immer noch ein guter Freund. Vergiss das. Du kannst auch gerne noch die Kurve bekommen. Wenn ihr gleich zufällig, ne, keine Angst, wenn ihr zufällig gleich ein Klarname rausrutscht oder so, wir biepen das natürlich nachher. Ja, das machen wir nie. Das ist okay für mich und ihr wisst schon wen. Zum Beispiel, dass der Wuppertal hat ja, ich glaube, fast die meisten Regentage europaweit, mehr als London auf jeden Fall. Und in Bochum ist, glaube ich, noch drüber. Ist das so? Ich glaube ja. Ich hab das tatsächlich mal gegoogelt. Ich glaube, das erzählt man sich in Wuppertal. Ja, vielleicht ist es genau, so ein Feel-Good-Fun-Fact. Einfach so. Kommen Sie nach Wuppertal. In Bochum regnet es mehr. Ja, genau. Und in Wuppertal sagt man, Sommer ist, wenn der Regen warm wird. Ja. Es ist tatsächlich so. Also ich als Wuppertaler kann jetzt erstmal gar nicht über den Gag lachen. Es ist wirklich krass. Du wirst depressiv da. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Stadt sich abschafft. Wie Tilo Sarrazin so schön gesagt hat. Über Wuppertal ja auch geschrieben hat damals. Ja, genau. Es ging auch nur um Wuppertal. Das Skandalbuch. Das war ein Rechtschreibfehler. Johannes Rau hat gesagt, Wuppertal ist der Bindestrich zwischen Nordrhein und Westfalen. Und ich finde, eine Stadt, die nicht zu mehr geschafft hat als einem Satzzeichen, hat damit eigentlich schon alle Geltung verwirkt. Ich bin großer Fan von alles gesagt. Absolut. Ach, jetzt kommt wieder der Satzzeichen-Aficionado. Satzzeichen-Connoisseur. Ja. Der Baron von Satzzeichen. Ich habe natürlich ein paar abgefahrene Wuppertal-Stories. Wir hatten mal eine alte, verrückte Vermieterin. Du hast ohne euch erklärt, was es mit dem Supermond auf sich hatte. Ach ja, genau. Ich bin auf jeden Fall abends flitzen gegangen, also nackig mit dem Kumpel über die Straße gejoggt. Das war dein knackig weißer Arsch und dann, war der Supermond und dann haben wir, von Bonn. Das wirklich, war das? Es war, genau das wurde am nächsten Tag in den Zeitungen geschrieben. Man hat die Walpurgisnacht nach hinten gelegt deswegen und ich hatte einen Schwarm von Hexen hinter mir, tagelang. Ja. Und seitdem hast du drei so komische Muttermale am Bauch, aber du weißt auch nicht so genau. Auf jeden Fall kam dann irgendwann die Polizei hinter uns hergefahren und wir mussten uns dann trennen. Wir wollten ja nicht beide erwischt werden, nackt. Und ich sah nur den nackten Hintern meines Freundes in den Vorgärten unserer Nachbarn verschwinden, während die Polizei hinter ihm hergefahren ist. Und das war auf jeden Fall meine Supermond-Story. Ladies and Gentlemen, Sebastian Marschow, peace out. Ja, muss ich jetzt mal die Frage in den Raum werfen. Ist das normal für euch gewesen, zu flitzen? Nee, ich habe das auch nie gemacht. Also ich habe halt nur stattdessen, nur am Supermond. Nur mit Leuten per ICQ geschrieben. Deswegen, vielleicht nee, ich das. Ich hab Chatroulette damals angezogen gemacht und ich habe mir Penis auf Chatroulette angeguckt. Das war mein, ich glaube, das war der Most Rebellious Act, den ich damals gemacht habe. Nee, oder was? Wir haben wirklich damals, ganz kurz nur zu der Flitzer-Story, das war, glaube ich, das war eine harte Zeit für uns. Das waren so 3-4 Wochen, wo wir recht viel flitzen waren. Wenn du einmal mit dem Splitzen anfängst, ist es die Einstiegsdroge zu Herzen und sagst, wie das ist ein Public Urination. Und es ist wirklich dieses Anfangsding und es hat echt lange gedauert. Meine Mutter hat mich dann auch wirklich in einem Raum eingeschlossen und ich saß dann da angezogen wochenlang. Ich durfte mich ja nicht ausziehen und ich hab dann auch so Babys an der Decke hochkrabbeln sehen. Das heißt, du hast so ein Transporting gemacht. Regelmäßigen Abständen mit dem weißen Gürtel verprügelt und ja, nee, es war dann, ich habe dann auch ein Buch, nicht Transplant, sondern Train Flashing darüber geschrieben, über meine Erfahrung, Cold Turkey ich oder Naked schon, ich Turkey. Ich glaube, Maschu war auch so ein richtiger Cat-Sniffer damals. Das waren die harten Zeiten in Bonn. Es gab halt keine Drogen in Bonn. Die Stadt ist so super clean. Du musst dir ein eigenes Laster. Also kann das Bonner Bahnhofsviertel ist doch bestimmt voll der krasse Drogen. Machen jetzt das, zu. Das Bonner Bahnhofsviertel besteht ja auch nur aus einem Häuserblock. Ja, aber die haben diesen ganzen, die haben diesen Untergrund, die haben diesen Ameisenhügel irgendwie. Das ist alles Bonner Loch. Das Bonner Loch, genau. Da wird alles reingeschwemmt wird. Ich habe da mal einen Mann gesehen, der hatte seinen Kopf zwischen seinen Knien. Also er saß so und hat sich so eingeklappt wie ein Transformer, aber er hat sich dann nicht verwandelt. Autobots, roll out! Genau, und ich stand die ganze Zeit daneben und sagte, Megatron! Und er hat sich eingeklappt und es ist dann wie so ein Grafikglitch, wo der Computer hängen bleibt und der hing dann so. Und und ich sagte dann auch der Polizei Bescheid und meinte nur ganz konsterniert, ja, es ist halt, machen die halt. Und es war, naja, wie gesagt, Bonn, immer noch besser als Wuppertal. Absolut. Mehr Funfacts über Wuppertal kommen dann später in dieser Folge noch. Genau, bitte. Wir verteilen diese immer mal wieder sparsam. Ja, wir machen übrigens heute einfach so lange, bis mir meine Supermoon-Stories ausgehen. Sehr gut. Wir waren einfach aber ich hab, das war Creamsby für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Apropos Zuhören, an dieser Stelle wollen wir, wir haben wieder keine, enttäuschenderweise, wir hören jetzt auch auf mit dem Podcast. Wir haben schon wieder keine Hörerpost bekommen. Nein. Jetzt gehst du so weit und drohst den Hörern schon. Wenn ihr uns nicht schreibt, dann hören wir ganz auf. Stop it! Vielleicht müsst ihr es umdrehen, vielleicht müsst ihr androhen, ankündigen, genau, aufzuhören, wir fangen an, euch Briefe zu schreiben, wenn ihr uns keine Briefe schreibt. Auch sehr nein, gut. Finden euch nein. Alle. Also, ihr merkt, wir haben hier durchaus kompetente Leute sitzen, die über den Sinn des Lebens Hexen und nackte Ärsche palabern können, mehrere Stunden lang, wenn gewünscht. Und falls ihr auch wichtige Fragen habt, die der Klärung bedürfen oder falls wir euch die Tarotkarten legen sollen oder eure Chakren vermessen, dann schreibt uns bitte an creamspeaktv@gmail.com oder @realcreamspeak Twitter oder direkt an Gavin Karlmeier @ betreff Gavin.Karlmeier, Gavin@karlmeier.de. Ach so. Genau. Und deine Telefonnummer steht ja sowieso im Internet. Ist genau. Das so? Oder genau. @GavinKarlmeier. Genau, ja. Findet man meine Telefonnummer, wenn man sucht? Ja, bei dem Wir-Reden-Ding, oder ist das nicht deine? Ach, um Gottes Willen. Ach, deswegen glaubt ihr, dass ich Bonner bin, weil ich eine Bonner Telefonnummer habe, ne? Das sind die ganzen fiesen Tricks hier. Ich hab mich wirklich umgehend informiert, habe einfach dein Twitter-Ding aufgemacht, das erste rausgeschrieben, was ich gefunden habe und gesagt, so muss es sein. Also, wir sind sehr gut informiert. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir können mal ganz kurz über einen Tweet von dir reden, Herr Karlmeier. Und zwar, bitte. Du hast am 25.05.2008 geschrieben. Ja, mein erster Tweet, mein erster Tweet. Genau, du hast geschrieben, Sodele, dann geht's jetzt los, Okese. Das war nicht mein erster Tweet. Moment. Hallo ihr Süßen und willkommen zum Twitter-Abendgebet. Wer hat denn jetzt... Du hast jetzt mittlerweile wahrscheinlich 10.000 Tweets Donald geschrieben. Donald Trump wird US-Präsident, habe ich am 25. Mai 2008 geschrieben. Genau, wenn Donald Trump US-Präsident wird, dann schneide ich mir den Pimmel ab. Aha, das machen wir nächstes Mal live in der Sendung. Von Second Life. Ja, mein erster Tweet war, glaube ich, eines Tages wird dieser Tweet bei Creamspeak auftauchen. Oh. Ey, übrigens, ich habe voll die Idee fürs Hörspiel. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen sollte, aber okay. Wir machen das so, wir nehmen in der nächsten Folge etwas auf und antworten auf unser zukünftiges Ich. Und irgendwann in einem Jahr machen wir quasi eine Folge, wo wir zurück in der Zeit reisen und dann unsere alten Ichs beantworten. Das fordert aber, dass wir in 2 Jahren komplett andere Stimmen haben als jetzt, weil es ja nur ein Podcast ist. So generell von der Idee, ja, nein, vielleicht. Generell klingt das prefer not to answer. Mega. Zeitkapseln Mega. Verstecken. Zeitkapseln. Ja. Podcast-Zeitkapseln. Ja, wenn ich jetzt, wann dann? Oh, sorry, du hast irgendwas gesagt. Ich wollte jetzt nicht. Ich wollte auch mal wieder was sagen. Das ist leer diese aus. Geile Stille nach der Aussage. Nicht das schlecht. Ist in 70% der Fälle, wo ich was sage, ist danach diese Awkward Silence. Ich habe mich schon daran gewöhnt. Supermoon. Besprechen wir heute eigentlich nochmal was Substanzielles oder ist es eher so, meandrieren wir um dieses Trump-Thema herum, was so ein bisschen im Raum steht, und versuchen das zu vermeiden aktiv? Ich weiß es nicht. Ist das Thema nicht gefühlt auch schon durch? Was denn? Meinst du, ist Trump, jetzt schon vorbei? Wir bereiten uns schon auf den nächsten Präsidenten Trump vor. Trump ist tot, würde ich sagen. Wir bereiten uns auf die nächste Präsidentenwahl vor Walter Steinmeier. Frank-Walter Steinmeier wird der neue Bundespräsident vielleicht. Ja. Boah, das ist so super lang. Ich glaube, das ist das Problem. Alle sagen, ist so langweilig. Es ist wirklich, das Problem ist, glaube ich, wir haben jetzt quasi den Blockball, wir haben den Endgegner schon gehabt. Und alles, was jetzt kommt, ist ein bisschen, hier, niemand das hat jetzt die so Absicht, das langweilige Autobahn zu privatisieren. Welcher Bundespräsident war denn für dich der Endgegner? Nee, also Donald Trump meine ich. Die Präsidentenwahl, die heißeste Präsidentenwahl des Jahrzehnts ist schon gelaufen. Und alles, was jetzt kommt, ist eigentlich langweilig. Wobei, also wir bräuchten jetzt so eine Alien-Invasion oder so. Das wird jetzt vielleicht noch mal ein bisschen den Nervenkitzel. Aber ich hab gehört, in Berlin gehen die Leute auf die Straße schon, direkt am Steinmeier Tower und demonstrieren Not My President. Ja, und ich hab gehört, dass Mario Barth nachts um 3 Uhr da stand und gesagt hat, war gar keiner da. Der stand aber auch gar nicht am Steinmeier Tower, der stand einfach woanders. Der stand auf dem Brandenburger Tor oben. Genau. Aber um jetzt vielleicht die Hörer, einzuführen in das Thema. Abzuholen. Fuck, verdammt, ich vergesse es immer. Mario Barth stand vorm Trump Tower und hat gesagt, ja, hier sind ja gar keine Demonstranten. Die Lügenpresse hat wieder alles nur gefaked. Und ja, es sah dann so aus, dass an dem Tag erstmal dieser Veterans Day war und die Parade lief da durch. Das heißt, es stand sowieso keiner da. Und es war tagsüber oder morgens, wo halt die Leute arbeiten und nicht demonstrieren und nicht nachts, wo die Videos geschossen wurde. Ne? Mario ja. Barth. Es gibt Leute, die arbeiten müssen. Es gibt Leute, die haben Besseres zu tun, als gegen einen faschistischen Egomanen. Ja, nee, aber ich meine, ohne Spaß. Jetzt lass uns mal kommen. Ich versuche jetzt mal, ich wage den Sprung okay. in die Substanz. Also, Trump. Ja, wir müssen ja nicht den kompletten Wahlkampf nochmal auseinandernehmen. Aber, was ich doch recht interessant fand, du hattest natürlich den gewissen Hashtag-Aufschrei nach der Trump, weil ich war ja selber auch überrascht. Wie wir alle wahrscheinlich, außer Gavin, der hat es natürlich 2008 schon vorhergesehen. Ja, genau. Wie Gavin das wandelnde Twitter-Orakel. Herbeigesehnt. Herbeigesehnt, genau. Ich finde es interessant, wie jetzt sozusagen, also wie sich so das, was ich jetzt durch meine Filterblase limitiert mitbekomme an öffentlicher Meinung, wie das jetzt momentan so ein bisschen so ein Rollercoaster-Ride durchmacht, von die erste ganz große Empörung bis hin zu irgendwie den Protesten, bis hin zu faktisch auseinanderdröseln, was hat Trump wirklich vor, wie sieht es mit den ersten 100 Tagen aus, dann kam die Geschichte, dass er die Healthcare-Reform vielleicht doch nicht so ganz abschaffen will, aber dann doch 2 Millionen, 3 Millionen illegale Ausländer abschieben will. Wie war das bei euch? Wie sind eure Feelings towards Trump, jetzt wo wir ihn den President-elect haben, seit, wann war das, letzte Woche, ne? Ja, seit einer Woche. Dienstag, ja. Also ich glaube, wie geht's euch? Es laufen erstmal bei jedem jetzt diese 7 Stages of Grief. Ja, Shock and Denial, Pain and Guilt, Anger and Bargaining, Depression, Reflection, Upward Turn, Reconstruction and Acceptance and Hope. Es ist wirklich genau das. Und ich bin ehrlich gesagt relativ vorbereitet gewesen. Das klingt jetzt super doof. Mein Schutzbunker steht. Ich weiß nicht, was ihr so macht. Ich habe mir meine Trump-Aktien schon gekauft. Genau. Gibt es eigentlich noch diese Weltkriegsfliegerpakete, die noch haltbar sind bis 2088? Ja, okay, sorry, ich hab dich unterbrochen, erzähl weiter. Ich guck. Also ich war bei weitem nicht so geschockt, weil ich es ehrlich gesagt habe kommen sehen. Und ich habe im Internet. Siehst du, das ist alles jetzt, ne? Confirmation by posteriore Erklärung deiner. Ja, okay, sorry. Danke, Max. es gibt einen schönen Artikel von George Lakoff, der ein paar Gründe aufführt, warum Trump gewonnen hat. Und das klingt erstmal alles plausibel und vor allem klingt es nicht ganz so reißerisch und wir hassen jetzt alle auf der Gegenseite, auch wenn wir nicht wirklich wissen, wer die Gegenseite ist. Und er führt erstmal an als Hauptmotiv, nämlich diese große Vaterfigur. Oder das Motiv von Trump ist erstmal Vaterfigur zu sein und er spricht dann so ein bisschen die ganzen Daddy-Issues an. Und das läuft hauptsächlich darüber, dass er sagt, er vertritt die alte patriarchische Vaterfigur. Und in diesem Mindset ist das, was der Vater sagt, Gesetz. Und umso härter er das durchsetzt, umso mehr Autorität hat er. Und dadurch versucht der gute alte Herr Lakoff so ein klein bisschen zu erklären, warum auf einmal Menschen, die vielleicht gar nicht die Gründe hatten, Trump zu wählen, auf dieses Motiv ansprechen oder auf diesen Wahlkampf, ne, oder auf diese PR. Und als zweiten Punkt unterscheidet er direkte Kausalität mit einer direkten Lösung und systematische Kausalität und systematische Lösung, was eigentlich nur heißt, wir haben zum Beispiel, es gab Anschläge von Muslimen in Amerika und die direkte Lösung dafür wäre für ihn dann, wir weisen alle Muslime aus oder lassen keine Muslime mehr ins Land, ohne einfach systematische Kausalitäten zu hinterfragen. Warum ist das so? Und meistens wird es den Republikanern vorgeworfen, dass sie halt immer nur über direkte kausale Zusammenhänge und direkte Lösungen versuchen, alles zu lösen. Während progressive Kräfte halt eher über systematische Kausalitäten nachdenken. Und das ist natürlich erstmal leichter, ist aber auch wirklich sehr kurzfristig, ne? Oder halt wirklich sehr kurzsichtig. Ja, vor allen Dingen ist es ja nur so, dass die Welt leider, in der wir leben, unfassbar kompliziert und komplex ist und geworden ist. Und deswegen lassen sich halt viele Sachen nicht einfach so monokausal erklären. Von, ne? Dem Zustand direkt zu dem Zustand. Aber genau das ist doch der Grund, warum Leute anfangen, Trump zu wählen. Also ich meine, wenn sie feststellen, die Welt ist mir zu kompliziert, aber da ist einer, der hat leichte Lösungen, dann ist er natürlich der attraktive Typ. Genau das. Spannend finde ich dazu, ohne dich jetzt weiter unterbrechen zu wollen. Ja. Alles gut, bitte, alles gut. Bitte. Wir sind jetzt im ernsten Teil. Ja, ich merke das schon. Ich finde mega spannend, da habe ich ganz stundenlang drüber diskutieren, aber woher das rührt, dass eine linke Polemik mit ähnlich einfache Argumentationsführung am Ende nicht funktioniert. Also wenn ich mir überlege, das bedingungslose Grundeinkommen, kannst du genauso auf einen Satz runterbrechen. Trotzdem haben die Leute da keinen Bock drauf. Und ich glaube, da bist du relativ schnell wieder bei, da, also ich glaube, vielleicht findet es da statt auf einer Ebene, wo du sagst, weißt du, du hast, das kommt Leuten vielleicht irgendwie unethisch vor oder so, wenn wir jetzt beim Grundeinkommen sind als Beispiel. Also ne, wo ich nämlich genau agree mit dem Lakoff, ist nämlich diese Geschichte von der strengen Vaterfigur und dieser uneingeschränkten moralischen Autorität. Genau, und ganz wichtig, die umso vielleicht auch abstruser, aber umso härter, umso verführerischer, ne, und umso einspannender ist. Genau das, genau. Weil nämlich das alte Vaterbild, es gibt übrigens einen wunderschönen Text um das Verlieren der Vaterfigur, okay, genau, in unserer aber Welt. Ganz kurz, bevor wir den Punkt verlieren, ne? Und ich denke, bei dieser ganzen Geschichte oder bei dieser ganzen linken Geschichte, das zielt ja irgendwo, also erstmal ist das natürlich sowieso so ein Ding, dass Amerika, Links, Kommunismus und so, das ist immer noch relativ tief verwurzelt, diese Ängste. Hat man ja schon bei der Healthcare-Reform mit Obama das gesehen. Hat man auch dabei gesehen, wie Bernie Sanders behandelt wurde. Ne? Ja, absolut. Einfach mit diesem, oh, der Sozialist. Genau. Ja? Und das ist sozusagen die eine Geschichte, also dass es kulturell irgendwie sehr vorbelastet ist. Und zum anderen denke ich aber auch, dass eben solche Geschichten wie Grundeinkommen, die spielen ja eben mehr, also abgesehen davon, dass es dieses, ne, wer dieses FDP-Ding total contradicted mit, wer mehr arbeitet, muss auch mehr haben als der nicht arbeitet. Also ich meine, klar, nicht contradicted, weil du kannst natürlich on top noch arbeiten, aber dieses, halten wir das als Gesellschaft aus, wenn Leute was dafür kriegen, dass sie nichts, auch wenn sie nichts tun, ne, dass die regardless trotzdem erstmal so, dass jeder erstmal gleich viel kriegt, das ist das Ding. Und das andere ist, glaube ich, dass halt solche Konzepte dann doch irgendwie eben mehr diese Selbstverantwortung einfordern und eine gewisse Partizipation oder so. Und ich glaube, dass das sozusagen das einfachere Los doch eben ist, diese autoritäre Figur zu wählen, an die Spitze zu stellen, sich selbst, ja, diese eigene selbstverschuldete Unmündigkeit sozusagen oder vielleicht auch gewollte Unmündigkeit aufzuerlegen, weil du sagst, da oben ist jemand, der sagt mir, was ich machen soll und ist alles fertig, ich muss mich nicht selber drum kümmern. So, und ich glaube, das ist auch ein bisschen was damit zu tun hat, weil also selbst Verantwortung zu übernehmen, in welchen Bereichen auch immer, ist, glaube ich, für manche Leute einfach zu viel vielleicht. Es ist ja auch, die Leute haben halt ich möchte das mal Angst nennen, auch wenn das Ganze wahrscheinlich hart verharmlost. Und da ist natürlich jemand, der sagt, die anderen kriegen zu viel, die sollten das nicht kriegen, ist natürlich für die deutlich attraktiver, als zu sagen, lasst die einfach mal. Lebt mit eurer Angst. Ich denke, dass das auch eine Krankheit bei Linksliberalen ist. Und ich bezeichne mich selber als Linksliberalen. Ich sehe nämlich, dass ich bin zwar nicht in der Partei, aber bei meinen Parteigenossen, genau das nach vorne rückt ist, nämlich diese Idee, Grundeinkommen, was für die meisten Leute einfach nur übersetzt heißt, die sind reich und die sollen das nicht mehr sein und wir sind arm und wir möchten auch gerne etwas abhaben, so heruntergebrochen. Und dabei geht es ja eigentlich, oder sollte es, um etwas anderes gehen, nämlich wer seinen Sinn des Lebens in Erfolg, auch in Geld sucht, ja, oder sein Glück darin sucht, ja, der kann das tun. So, wer es allerdings nicht tut oder wer vielleicht zu schwach ist dafür oder einfach nicht in dieses Raster passt, der muss aber trotzdem aufgefangen werden von einem sozialen Netz. Und darum sollte es ja eigentlich im linken Liberalismus gehen. Es geht nicht darum, dass die Reichen nicht mehr reich sein dürfen oder wenn du sagst, ich möchte gern viel Geld haben, beruflich viel Erfolg haben, wie auch immer, wie du diesen Erfolg misst, dass du... verfranse ich mich gerade vielleicht ein bisschen. Aber das geht nämlich genau in die richtige Richtung, weil du brauchst natürlich auch, es gibt Berufsfelder teilweise natürlich auch, die nicht funktionieren mit so einem super, ich sag mal in Anführungszeichen, erfolgsorientierten kapitalistischen Prinzip oder Hintergedanken. Du brauchst eine Gesellschaft, die einmal Künstler finanzieren kann, zum Beispiel, die im Grunde genommen was schaffen, was wir irgendwie alle brauchen, aber halt was einfach nicht irgendwie halt total durchs Raster fällt. Und du brauchst auch solche Geschichten wie Wissenschaft oder so, wo es eben nicht darum geht, dass du halt irgendwie jeden Tag oder jedes Quartal irgendwie dein Monthly, deine Leistung irgendwie toppst und irgendwie ein Killer-Resultat und eine bahnbrechende Studie nach der anderen irgendwie auf den Tisch knallst, wo du wirklich so minutiös einfach Sachen falsifizierst und sagst, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht und so weiter. Und das ist einfach so... Ja, ne, also sorry an alle Wissenschaftler, aber halt einfach zu einem gewissen Grad dröge Arbeit. Der Erfolg besteht dadurch. Erfolg und Resultat einfach nicht darin zu bemessen ist, wie viele Nullen du am Ende auf dem Konto hast. Ja, ich habe zum Beispiel recht viele Nullen. Aber halt mit Minus davor. Genau. Und oder einfach in klaren Resultaten. Genau darum geht es. Und ich denke, dass dort jetzt gerade mit Trump, aber vielleicht kommen wir da später dazu, dass sich Demokraten, Liberale, Linksliberale oder Mitteliberale, alte Sozialdemokraten neu ordnen müssen und sich wirklich mal wieder darauf besinnen müssen, worum es bei ihnen geht. Oder auch wirklich einfach mal wieder eine feste Position vertreten müssen. Denn das war ja nun wirklich auch ein Problem, dass man, was ein Problem, das unsere SPD jetzt übrigens auch hat, dass man gar nicht mehr weiß, wofür diese Partei wirklich steht. Wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen, dass unter Gabriel oder mit Gabriel letztes Jahr oder dieses Jahr die größte Menge an Kleinwaffenmunition in Krisengebiete verkauft wurde. Ne? Ja. Und das sind alles Dinge, wo man sagt, das hat ja nichts mehr mit den sozialdemokratischen Grundwerten zu tun. Ja, aber dass die SPD kein Profil mehr hat, liegt ja nicht nur an einem Gabriel, der irgendwelche Waffen oder Munition ausliefert, sondern natürlich auch daran, dass alle anderen, also zumindest die CDU, ja so massiv in die Mitte gerutscht ist. Also das wäre, glaube ich, in den 80ern nicht denkbar gewesen, dass so eine Politik aus der CDU gefahren wurde. Stimmt, es hat sich alles sehr in die Mitte geschoben. Es hat sich alles so weit dahin geschoben, dass man von der größtmöglichen Masse gewählt werden kann, was ja auch wirklich Motiv und Haupt-PR von Trump war. Er möchte versuchen, möglichst viele Leute abzuholen, die, wo wir wieder bei abholen werden, die Demokraten abholen einfach und dann nicht außer mehr. Landes schaffen. Ja, genau. Also wir reden ganz klar von Deportation im Wahlbusiness. Genau. Okay, aber nochmal ganz kurz zurück zu dem Thema direkte Kausalität, direkte Lösung, denn Gavin ist eben darauf eingegangen, dass nämlich auch die Linken nämlich ganz klar mit direkten Kausalitätsbildern arbeiten, mit diesem, okay, Leuten geht es schlecht, bedingungsloses Grundeinkommen, was ja natürlich ein systematischer Ansatz ist, aber in der Art, wie es präsentiert wird, gerade in der Einfachheit, wie es präsentiert wird. Genau, das wird, ist ja das Ding, es geht ja eigentlich nämlich mit dem Schlagwort Populismus. Geld für das alle. Das ist ja eigentlich genau das Ding, wo auch Trump mitgearbeitet hat, nur von der anderen Seite sozusagen. Weil ich meine, da kann man vielleicht auch nochmal drüber aufhängen, vielleicht können wir dafür mal, das ist, glaube ich, ein eigenes oder ein Thema, was sich lohnt, gesondert nochmal zu besprechen, weil es gibt ja auch ganz pragmatische Gründe fürs bedingungslose Grundeinkommen. Also Stichwort Automatisierung und Wertschöpfung und dass du irgendwie eine Verteilung hast, um eine funktionierende Wirtschaft aufrechterhalten zu können. Da gibt es ganz interessante Einsichten zu, aber das ist vielleicht mal was für eine andere Geschichte oder für eine andere Folge. Ich wollte jetzt noch eben irgendwas sagen. Trump. Macht ihr erstmal weiter. Okay. ein weiterer Punkt war die Art, wie die Demokraten mit oder unter Hillary ihren Wahlkampf geführt haben. Und ich denke, das ist wirklich eine wichtige Sache, denn das ist ehrlich gesagt auch so ein klein bisschen das Business, in das wir fallen. Also wenn wir jetzt mit Unterhaltung oder über Unterhaltung sprechen. Und zwar, dass die unheimliche Überheblichkeit, mit der Linksliberale über die Wähler von Trump geredet haben und es scheinbar nicht verstanden haben, wie weit sie oder wie sehr sie sich damit unwählbar gemacht haben. Du kannst keinen Wahlkampf führen, wenn du sagst, wir möchten gern die und die Gruppierung für uns gewinnen, indem du sagst, wenn ihr Trump wählt, seid ihr dumm. Und was noch viel gefährlicher war, sie haben die Moral abgesprochen. Ihr habt gesagt, wenn ihr Trump wählt, seid ihr unmoralisch. Ja. Und damit kannst du erstmal kein Gespräch mit einer Wählerschaft führen, wenn du damit anfängst. Es gab das Zitat von den Obamas, we go high when they go low. Ja. Oder we go higher when they go low. Das war das Große, was sie gesagt haben. Und genau das ist das Problem. Und ich habe mir immer wieder an den Kopf gefasst und gedacht, wie kann es sein, dass die Demokraten es nicht verstehen, dass genau das, was sie machen, dazu führt, dass sie Wählerstimmen verlieren? Es ist ja im Grunde genommen, es trägt jetzt nur so einer Lagerbildung bei. Ne? Das ist, wenn du sagst, ja, du bist aber jetzt irgendwie, genau wie du gesagt hast, ne, du bist der Dumme, du bist das Arschloch, du bist der Rassist, der Faschist, wie auch immer. Das hat in der Regel nicht zur Folge, dass die Leute sich gerne nochmal mehr von dem anhören, was du zu sagen hast oder von deinem Standpunkt. Und das ist tatsächlich meine, also wenn ich eine große Hoffnung habe nicht Kandidatur, sondern für die Legislaturperiode Trump, die jetzt ansteht, dann wäre das vielleicht, dass die Leute jetzt, wo die Republikaner mal wieder an der Macht sind, und zwar so richtig mit Kongress und allem drum und dran, dass man vielleicht ein bisschen wieder die Neoliberalen und die Demokraten so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholt und wieder zum Gespräch zwingt oder vielleicht auch beide Parteien, weißt du? Dass du wieder in eine Situation kommst, wo du sagst, wir müssen mal wirklich drüber reden, anstatt die Hälfte des Landes als irgendwie ziegenfickende Rednecks abzustempeln, weißt du? Es gibt, kennt ihr Resi? Kennt ihr das, diese App? Das ist so, nee. Nicht so schlimm. Ist eine Nachrichten-App, wie auch immer. Das klingt wie so ein Konfliktlösungsprogramm für Viertklasse. Okay, wir gehen jetzt zum nächsten Resi-Meeting und dann die stellvertretenden Klassensprecher. Okay, sorry. Das ist eine Nachrichten-App. Auf jeden Fall gab es da 5 Gründe, warum Trump nicht so schlimm ist. Einer dieser Gründe war tatsächlich, dass gesagt wurde, naja, schau mal, die Vorstellung, dass eine Hillary Clinton Präsidentin ist, hätte nicht dazu geführt, dass diese Lagerbildung sich ein bisschen auflöst, denn Trumps Anhänger wären keineswegs auf eine Hillary Clinton zugegangen. Nee. Während die Demokraten und eine Hillary Clinton jetzt gar keine andere Wahl haben, als eben auf einen Donald Trump zuzugehen und zu versuchen, da die Wogen irgendwie zu glätten. Ich glaube, da ist was dran, weil diese Elitenbildung, die wir da in uns selber halt auch, wie du gerade gesagt hast, dass die Demokraten sich da auf das hohe Ross gesetzt haben, und wir bei uns können das ja genauso beobachten. Wir hätten alle nicht für möglich gehalten, dass ein Donald Trump irgendwie gewählt wird. Und wir werden auch alle empört sein, wenn die Landtagswahlen in NRW nächstes Jahr zeigen, dass die AfD irgendwie 15% bekommt. Ja. Ich sage übrigens 20 bis 30. Wahrscheinlich sogar das, absolut. Ja. Denn solange sich der generelle Ton, und damit meinen wir jetzt wirklich Satire- und Humorvorschreiter wie zum Beispiel Böhmermann oder ähnliche, die wirklich die Satire momentan so ein klein bisschen nach unten anstatt nach oben richten. Genau das ist das Problem. Du stößt die Leute immer weiter von dir weg. Du stößt, meinetwegen, wir reden, das sollte klar sein, dass wir ja nicht über Neonazis reden. Also eigentlich die verlorenen Jungs, die wirklich verloren sind für Logik, Reason und was auch immer. Ja, genau. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie Jabba al-Bakr bei Günther Jauch mit irgendwie in die Sendung laden oder so. Ne? Das ist nicht... Ja... Nee, absolut. Wäre lustig. Also wenn er sich nicht dauernd erhängen würde. Nee, aber ganz genau das. Ja, sondern es geht halt darum, dass wir erstmal die Mitte ansprechen, die ja wirklich auch, ich meine, wir reden jetzt nicht darüber, dass Trump mit wenig Prozent gewonnen hat. Man muss akzeptieren, dass das halbe Land Trump gewählt jeder hat. Jeder zweite, zumindest absolut. Fast. Ja. So, ob man jetzt über sagt 48 oder 47 und die Superdelegierten und ne, wie auch immer, das Wahlsystem ist so scheiße, ist es egal. Ob, ne, wenn du irgendwie um die 50% gewinnst, dann muss man das ernst nehmen. Und ich denke, dass man dort ansetzen muss. Und zwar, das gilt nicht nur für Politiker, das gilt nicht nur für mediale Persönlichkeiten, sondern es gilt auch wirklich für den kleinen Mann. Das gilt für jeden. Ich weiß noch, ich war am Bus, ich war auf der Arbeit und ich habe Leute reden gehört, oh, man glaubt es hier gar nicht. Man denkt ja jetzt, zum Beispiel eine sagte, ja, der Böhmermann kommt jetzt raus und sagt, das war alles nur ein Spaß und ähnliches. Und das gehört eigentlich alles dazu. Das gehört alles zu einer gewissen Rhetorik, die eigentlich für jeden, ja, der sich bedroht fühlt, ja, oder der sich ungerecht behandelt fühlt, wie Überheblichkeit herüberkommt. Die Leute im mittleren Westen, die zum Teil 50, 60 Kilometer zur Schule fahren müssen, ihre Kinder jeden Morgen und kein Geld bekommen, ja, sich wirklich am Existenzminimum sehen, ja. Es tut mir leid, das zu sagen, die interessieren sich nicht für Antirassismus, Antisexismus. Die haben in ihrem Leben vielleicht noch keinen Schwarzen gesehen oder interessieren sich einfach nicht dafür. Das hat nicht zu heißen, dass wir jetzt Catering to the White Supremacy machen müssen, aber man muss es einfach verstehen. Man muss es realistisch sehen. Ja, absolut. Man muss verstehen, dass natürlich ist es anstrebenswert, ja, dass wir eine Gleichberechtigung zwischen Geschlechtern, ja, eine Gleichberechtigung zwischen Sexualitäten gefühlt und biologisch haben müssen. Eine Gleichberechtigung zwischen Rassen, wobei ich es immer hasse, Rassen zu sagen. Ja, das ist ein American Thing, ne? Ja, genau. State your race. Das ist einfach so, fuck you, Alter, Homo sapiens. und naja, aber genau darum geht es. Ja, man kann es nicht ignorieren, dass es gibt, man kann es auch nicht verschweigen. Und für uns ist es jetzt so, man darf nicht aufgeben. Und ich sage jetzt einfach mal, dass wir drei da ungefähr auf dem gleichen hohen Ross sitzen. Und dass man jetzt einfach noch mehr machen muss, dass wir noch mehr versuchen müssen, aber vielleicht nicht mehr auf diese Holzhammer-Taktik von wegen Microaggression und Social Justice Warrior und ich denke, dass auch das ganze dieses Politically Correct Movement oder Social Justice Warrior Movement auch dazu beigetragen hat, dass große Teile der USA, große Teile der Welt sich sagen, ich möchte das nicht mehr, das ist mir zu viel oder ich verstehe es einfach nicht und man muss einfach akzeptieren. Ich sehe es absolut wie du und der erste Schritt, wie man sich mit einer anderen Haltung auseinandersetzt, kann auch anders aussehen, als sich über die Frisur eines angeblich möglichen Präsidenten lustig zu machen. Das ist ein sehr schöner Punkt, denn ich sehe es immer noch auf Twitter auch, es gibt immer noch irgendwelche Comics, die einfach sagen, ja, guck dir die Frisur an. Ich denke mir, Leute, der hat mit Atomwaffen kokettiert, der hat mit Sexismus There's und Rassismus. So much more. Ja, es gibt erstmal so viel mehr, was sie viel dringlicher ist. Und zweitens, ihr glaubt es doch nicht, mittlerweile ist es Daddy Trump, wenn ihr sagt, der hat lustige Haare, ja, ihr beleidigt auch irgendwie die Anhänger mit. Und zwar auf eine ziemlich dämliche Art und Weise. Genau, es ist halt dumm und harmlos. All diese Punkte, die Donald Trump eben personell darstellt. Wobei, was ich ja wieder so geil finde, ist halt, das finde ich wirklich, also das finde ich wirklich irgendwie, wenn man das mit so ein bisschen Galgenhumor vielleicht sagen kann, irgendwie appealing an der Situation ist, dass der Donald Trump so eine unfassbare Wildcard nach wie vor ist. Es hat ja neulich rausgehauen, dass Homo-Ehe ihm zum Beispiel total scheißegal ist. Das hat er, glaube ich, schon immer gesagt. Ah ja, gut, okay, weiß jetzt nicht. Aber das kam jetzt für mich nochmal als das erste Mal als Presidential Statement quasi. Und da sah es mit einem religiösen Fanatiker wie Ted Cruz ganz anders aus. Also, ne, da wärst du aber ganz schnell in einer anderen Richtung unterwegs. Und da hast du jemanden, dem halt, ich glaube, ziemlich viele Dinge einfach total am Arsch vorbeigehen. Das ist halt das solange die Leute ihn feiern. Er hat ja auch kein echtes Programm, außer dass die Migranten das Böse sind. Ja. Und nicht so wie Horst Seehofer zum Beispiel. Also Horst Seehofer wäre eher der Ted Cruz, auch Populist. Ja. Aber halt religiös fanatisch. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kaufe ihm, das klingt vielleicht jetzt seltsam, aber ich kaufe ihm diesen Rassismus nicht ab. Ich bin ganz ehrlich, für mich ist das eine PR-Maßnahme. Leute wie zum Beispiel eine Frauke Petri, ja, wenn die über Ausländer spricht, ja, ich kaufe ihr das ab und zwar auf eine ziemlich eklige Art und Weise, sodass es einem die Nackenhaare hochstellt und sich denkt, fuck, ist die Frau wirklich einfach nur, ist die verrückt, blöd oder ist die einfach nur böse oder einfach so frustriert, ja, das. Wobei, man muss ja dazu auch sagen, dass die USA sind ja auch nach wie vor ein Land der Gegensätze. Also ich meine, du hast natürlich auch in den USA Leute wie Ben Carson, der irgendwie Neurochirurg ist, aber den Klimawandel leugnet. Also, weißt du? Ja, oder jemanden wie Sigmar Gabriel, der den Klimavertrag einfach mal so unter den Tisch gewählt. Ja, okay, aber das sind, glaube ich, eher wirtschaftliche Interessen und jetzt nicht weniger persönliche Überzeugungen. Nein, ich denke auch, es ist einfach wirklich komplette Verblendung, was du angesprochen hast. Genau, und ich kaufe es ihm, also nochmal zurück zu Trump, ich kaufe es ihm irgendwie nicht ab. Ja. Dieses Ganze mit dem Sexismus, das kaufe ich ihm ab. Und zwar einfach auf wirklich genau, so wie er gesagt hat, Locker-Room-Talk. Es heißt, ganz wichtig, es heißt für mich nicht, dass das Locker-Room-Talk ist, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Es geht mir darum, wie er es empfindet. Ja? Und ich glaube, ich kaufe es ihm ab, dass er sagt, es ist halt so. Genau das. Und das ist, wenn man über Trump redet, eine gefährliche Sache. Wenn man nämlich versucht, ihn darauf festzunageln, aus demokratischer, aus rationaler Sicht zu sagen, du darfst so etwas nicht sagen, ja, sowas ist falsch, aber er sieht das ja gar nicht so. Er wird angegriffen auf einer Ebene, du machst etwas Verbotenes, ja, denk doch darüber nach oder ähnliches, oder du hast etwas getan, was nicht richtig wäre, und er sagt sich, ja, aber ich sehe das nicht so, das ist halt mein Ding, und die Wähler von ihm sehen das genauso, und sie fühlen sich nicht nur persönlich angegriffen, sie haben nicht nur das Gefühl, dass irgendetwas vorgeschrieben wird, sie haben das Gefühl, komplett entfremdet zu sein von dem, was Demokraten sagen, auf einer ganz anderen Ebene zu sprechen und ein ganz anderes Verständnis von richtig und falsch zu haben. Denn, könnt ihr mir folgen, drücke ich mich gut aus? Ja, oder, fantastisch. Ach, danke. User has disconnected from the- Naja, worum es mir einfach geht, ist eher, er hat etwas gesagt, was für ihn die Realität ist. Er hat nicht irgendetwas behauptet und er hat nicht, er hat einfach nur gesagt, wenn du Macht hast, ja, dann kannst du mit Frauen machen, was du willst. Das ist etwas schändlich und das ist grauenhaft, dass er es sagt. Ich finde aber ehrlich gesagt, es wäre viel schlimmer, dass es so ist, als die Tatsache, dass es irgendjemand gesagt hat. Irgendein unempathischer alter Sack mit viel Geld und viel Macht. Und ich finde es schade, dass Diskussionen darüber einmal in Aufruhr verlaufen und es ist ja am Ende, es hat ja nichts gefolgt. Es gab keine Konsequenz daraus. Es sind ja weniger Diskussionen als großes Geschrei von beiderlei Seiten und danach hat man eigentlich gar nicht drüber gesprochen richtig. Und das ist, glaube ich, das was wir Punkt, mehr brauchen. Wir brauchen mehr Gespräche. Mehr Geschrei. Mehr Geschrei. Nee, ich bin ja total pro so Sabine Christiansen-Style Schrei-Talk-Diskussion. Absolut. Endlich mal wieder Emotionen schmeißt, in der Politik. Aber pack die Leute zusammen in ein Ding, weißt du, und lass sie sich, keine Ahnung, bespucken und verbal und schlagen, aber die lass sie sich auseinandersetzen mit dem Kampf, lass sie sich abkämpfen an den Thema, Themata. da kommt wieder der Humanist raus hier. aber dass man quasi, Du bist für eine Konklave reden. Der Politik. Ja, absolut. Das sind gute alte Arena-Kämpfe. Mega gut. Ich denke auch. Genau das ist, glaube ich, auch eines der Probleme. Das Miteinander reden, dass das irgendwie ein bisschen verloren gegangen ist. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die ganzen Trump- und Hillary-Anhänger ein klein bisschen so sind wie Hooligans. Du gehst nicht zum Fußball, um das Spiel zu sehen zwischen beiden, sondern du gehst dahin, um dir vor dem Stadion auf die Schnauze zu hauen mit der Gegenseite. Es geht gar nicht mehr um die Politik selber. Jeder transportiert so ein bisschen seine eigenen Sachen mit rein. Der eine sagt zum Beispiel, Trump gewinnt und Hillary nicht. Und damit ist es ein ganz klarer Spruch für den Sexismus. Es geht nicht mehr darum, dass es dort um Politik geht. Und der andere sagt, ja, Trump gewinnt und Hillary nicht. Das ist für mich ein klarer Punkt, Rassismus. Das kann damit zu tun haben, aber es ist noch sehr viel mehr. Es wird einfach nur persönlich betrachtet und jeder fühlt sich immer sofort persönlich angegriffen. Anstatt zu verstehen, dass dort ein halbes Land gewählt hat, also dafür gewählt hat, und auch zu verstehen einmal, es gibt ein Rassismusproblem und ein Sexismusproblem, aber das ist nicht einfach ausschlaggebend für die Wahl gewesen. Das ist nicht nur, warum er gewählt wurde. Nicht jeder zweite Amerikaner ist jetzt Rassist oder Sexist, sondern die haben halt, einerseits glaube ich, ist da diese Mischung aus eben dieser Furcht vor dem Fremden, die da groß mitschwingt, vor allem wenn sie so geschürt wird wie bei einem Trump-Wahlkampf. Auf der anderen Seite auch die Alternativlosigkeit. Hillary Clinton war für viele Leute, glaube ich, einfach per se unwählbar. Ja, genauso absolut. Wie auf der anderen Seite viele Republikaner ja auch den Trump für unwählbar gehalten haben. Was wollte ich sagen? Warte, wollen wir das vielleicht kurz aufgreifen? Vielleicht ja, gern, dann, bitte, hak ein. Da sind nämlich zwei Dinge drin. Erst einmal, das finde ich sehr interessant. Erstmal, es zeigt nochmal ganz klar die eklatanten Mängel eines Zwei-Parteien-Systems. Ja. Und wenn du dann auch noch siehst, okay, wir haben ein Zwei-Parteien-System und scheinbar war es so, dass für 50% der Amerikaner die andere Seite unwählbar war. Das heißt nämlich, da ich darauf angewiesen bin, diese eine zu wählen. Und ich habe, das ist einfach brandgefährlich. Absolut, ja. Und dann hast du das Problem mit Hillary. Ich zum Beispiel selber war ein Fan von Bernie Sanders. Ich fand es einfach super, wofür er stand, und ich hätte mich sehr gefreut, hätte wenigstens länger an der Wahl teilgenommen oder hätte vielleicht sogar die Vorwahl gewonnen. Aber das war ja nun wirklich ein Problem. Und dann hattest du sehr viele Millennials zum Beispiel, die einfach extrem enttäuscht waren von Hillary durch ihre Art. Denn es ist ja wieder dieses alte Liberale, dieses Ding, Wasser predigen und Wein trinken. Ja? Genau das gleiche Problem, das zum Beispiel jemandem wie Oscar Lafontaine vorgeworfen wird. Also ganz einfach, ich kaufe es dir nicht ab. Das war ja genau das Problem. This guy tells it like it is zu Trump. Ja. Und es gab einen Comic, wo dann Schafe stehen auf der Weide und ein Plakat von einem Wolf im Anzug, genau so, oh, this guy tells it like it is, und er schreibt, I will eat you. Ja. Ich habe mir immer gedacht, aber und gerade dann seid doch wenigstens so ehrlich, stellt daneben noch ein Plakat von Hillary, die einfach selber ein Wolf ist, einen Schafspelz anhat und darunter schreibt, I won't eat you. Weil das ist genau das. Dafür stand sie. So haben sie die Leute gesehen. Warum gab es keine Karikaturen dazu? Denn ich möchte Aber deine Filterbubble hat sie dir nicht. Ich wollte gerade sagen, es war die Filterbubble. Ich bin so wenig am Filterbubbeln. Ich schaue mir alle Online-Zeitungen an. Ich bin extra nach Mülheim gezogen. Russia Today ist meine Startseite. So, Guys, ich würde sagen, ich glaube, wir haben es einmal durch. Ich würde mich an einer Zusammenfassung versuchen wollen. Es ist eigentlich wieder, glaube ich, der alte Creamspeak-Zentralpunkt, auf den wir zurückgekommen sind. Also, wir müssen... Fuck them all today. Go fuck yourself. Go fuck yourself, genau. Quasi zu gucken, wir müssen versuchen, aus diesem gefährlichen Schwarz-Weiß-Ding rauszukommen und mehr die Grauzone und das Gespräch wieder irgendwie populär machen. Aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Und das will ich seit 20 Folgen singen, das Lied. Aber vielleicht sollten wir irgendwann mal so das We Are the World für Creamspeak, so das große Medley mit allen unseren Gästen. Musical. Wir machen einfach Live Aid, Maschu Röbel, Karl Mayer, ja, Bonn. Live Aid. In der Bonner, Song, den wir gecovert haben. Loch, ja. Schön. Tutti Frutti kommt zurück. Ich will noch eins sagen, und zwar als alter Philosoph zu den ganzen, oder auch zu dem Schlusswort gerade. Ihr kennt ja bestimmt noch das gute alte Höhlengleichnis, oder? Ja. Also, ne? In der Höhle sitzen die ganzen. In der Höhle sitzen die ganzen. Das ist der Part, wo du Ja sagst und dann musst du es nicht wissen, weil Mascho sowieso das nochmal erklärt. Ja, das habe ich mir gedacht. Also in der Höhle sitzen die ganzen Unwissenden und hinter ihnen ist ein Feuer und das wirft ein paar Schatten von Gegenständen, die auch hinter den Leuten sitzen, an die Wand. Und sie denken, das wäre die Realität. Irgendwann löst sich einer von seinen Fesseln. Quasi wie bei Second Life eigentlich. Genau. Geht nach draußen, also Slash macht den Computer aus und guckt sich die Welt an, sieht, wie die Welt wirklich ist. So ist dann erstmal geblendet, sieht nicht so ganz so viel. Und die Sonne, der wahre Ideengeber, ne, wirft auf die wahren Gegenstände Schatten, echte Schatten, bla bla bla. Erkennt die Realität, wie sie wirklich ist. So, und jetzt kommt der Punkt, wo die Menschen und gerade die Liberalen heutzutage aufhören. Für die ist das Höhlengleichnis nämlich dann vorbei. Die sagen sich, wow, ich bin klüger als die. Ich gehe jetzt mal raus und gehe die Welt erkunden. So, das Gleichnis geht aber noch weiter. Nämlich normalerweise müsste nämlich jetzt der Weise zurück in die Höhle gehen, die Leute von hinten anrütteln und sagen, ey Jungs, hier, das sind alles nur ein paar Figürchen, ne, und ein paar Vasen und da ist ein Feuer. Heute hinter euch ist ein Feuer, Leute, wir sitzen in der Höhle, seid ihr verrückt? Und im Gleichnis ist es dann so, dass man noch geblendet von draußen ist, wieder ins Dunkel kommt und der Weise wirkt dann etwas verwirrt und die Leute, die festgekettet sind und quasi nur auf ihre Wand gucken mit den Schatten, denken sich dann, was ist das denn für ein Verrückter, der erzählt ja nur Scheiß. Und dann hauen sie ihn, glaube ich, auch noch mit Stöcken. Ich weiß nicht, ob ich mir das dazu... Ich wollte gerade sagen, es ist so ein bisschen, das Problem ist natürlich, ich glaube, dass die Linksliberalen einfach weggehen und nicht mehr zurückgehen, ist vielleicht nicht ganz richtig. Das Problem ist, die gehen zurück und sagen so, haha, guckt euch Arschlöcher an, ihr habt überhaupt keine Ahnung, was da draußen tatsächlich los ist. Hier, Rassisten. Ich glaube, genau das ist das Problem. Man bleibt da und denkt sich, guckt euch doch die ganzen Blöden an. Sagen wir jetzt zum Beispiel mal die ganzen doofen Sachsen zum Beispiel. Ja, klar, ja, beziehungsweise kann man manche Leute gehen ja auch hin und sagen, also anstatt quasi die loszuketten, sagen die denen, ja, ich weiß, das ist aber besser und du bist dumm. Aber die machen sich nicht die Mühe, sozusagen die Leute an der Hand zu nehmen und abzuholen. Abzuholen. Siehst du, es ist einfach Creamspeak goes full circle. Full again. Circle. Gavin hat es einfach gecallt, ganz am Anfang der Sendung. Es ist abholen war eigentlich absolut. Das Thema. Ja. Thema abholen. So. Thema und genau abholen. Und genau da ist das Problem. Und ich finde, dass das noch noch zum Schlusswort dazu kommt. Einfach vom Hohen raus runter hatten wir ja auch schon gesagt, dieses Überhebliche. Wenn ihr wirklich merkt, da sind Leute und die verstehen vielleicht Dinge nicht, die sind vielleicht Rassisten, ja, dann redet mit ihnen. Ja? Nehmt ihnen die Angst vor dem Fremden. Nehmt ihnen die Angst, nehmt ihnen die Angst. Punkt. Redet mit ihnen. Nehmt ihnen die Angst, nehmt ihnen das Geld, nehmt ihnen die Hoffnung. Nehmt ihnen alles. Nehmt ihnen alles. Baut die Mauer wieder auf. Genau, nehmt ihnen die Handys weg. Der ist das Wichtigste für den Gavin. Und wenn er eins verliert, braucht er ganz viele andere. Und Kopfhörer. Genau. Alles mitnehmen. Ja. So. Die sozialen Medien sind an allem schuld, ist das Resümee. Das habe ich übrigens auch. Das, also ganz ehrlich, die sozialen Medien wieder. Unglaublich. Verlogenes. New Tag. Media. Macht uns alle fertig nur. Ja. Fördert übrigens Depressionen. Aber so viel dazu. Was ist los? Wer hat Depressionen? Statistisch gesehen haben Facebook Menschen, die häufiger bei Facebook sind, mehr Depressionen. Ist das so eine wechselwirkige? Das müssen wir mal auseinandernehmen. Wegen des Belohnungszentrums. Genau. Weil du quasi auf Likes wartest, die nicht kommen und so, bla bla. The Story of Creamspeak ist immer so. Ja, jeden Tag. Sitzen da, aktualisieren unsere Postfächer. Genau, die ganze Zeit. Ich habe mir eine Maschine gebaut, die ganze Zeit das Display nach unten schiebt. Um zu aktualisieren, jede Sekunde. Ah, okay. Ja. Das klingt nach einer extrem nützlichen Erfindung. Nee, das war ursprünglich mal so eine mechanische Masturbierhand, die ich in der Apotheke gekauft hatte. Und ich habe die umfunktioniert, weil ich so traurig bin. Ursprünglich war das so ein kleines Hilfsding zum Fenster runterschieben. Und jetzt. In der Apotheke gibt es Masturbierhände. Ja, und zwar habe ich die zuerst zum Masturbieren gehabt und danach habe ich einfach nur, ich habe der quasi einen Pullover angezogen und habe der die ganze Zeit die Hand geschüttelt, damit ich dachte, ich habe Freunde. Und dann am Ende ist es jetzt mein Aktualisierbot für Twitter. Geil. Ganz einfach. Und Punkt aus. Traurige Geschichte. Was war zuerst da? Masturbieren oder Depression oder Facebook? Ich glaube, das eine funktioniert ohne das andere nicht. Genau. Gibt es eigentlich noch MySpace-User? Ja, ach so. Die sind alle mit den ganzen ICQ-Menschen in der Schüler-VZ-Gruppe, glaube ich, zusammen. Gefangen. Ich komme nicht mehr raus. Ich gucke jetzt, ob es MySpace noch gibt. Es gibt MySpace, es gibt noch. Mit Sicherheit noch. Das ist wie eine von diesen ganz alten, wie die Website von Space Jam, die gibt's auch noch. Die haben die einfach online gelassen. Wirklich? Die Original. Ja. Die gibt's immer noch. Das ist so eine ganz alte, geile HTML-Website mit so 3D-Blink-GIFs und sowas. Das ist ganz geil. Aber was du ja gerne spielen kannst, es gibt nämlich noch StudiVZ und auch mein Account ist noch da. Oh. Ach, StudiVZ gibt es noch? Ja. Ist ja unglaublich. Da ist nicht mehr so richtig viel los. Also da hast du so Ghost Town-Flair. Aber ist großartig. Ich fand bei StudiVZ die Gruppen cool. Die haben immer so viel über einen ausgesagt. Gruppen, wo man reingeht, die man nicht selber gemacht hat. Sowas wie, willst mit Stil die Straße rocken, nimm die Hose aus den Socken. Zum Beispiel. Ja. Wer kronloyal ins Profil schreibt, weiß nicht, was es bedeutet. Wer was? Kronloyal. Das war eine der möglichen politischen Einstellungen, die du da anklicken kannst. Ah, okay. Kronloyal. Ich guck doch keinen Frauenfußball, ich guck doch auch kein Pferderennen mit Eseln. Habe ich mal bei einem. War auch sehr politisch korrekt. Aber jetzt wird Trump an der Macht, das darf man es ja wieder sagen. Jetzt darf man alles sagen. Siehst du, einfach mal auf die Bright Side gucken. Make Meinungsfreiheit great again. Make Meinungsfreiheit great again. Deswegen kommt jetzt Meinungsfreiheit ist auch so lustig, ne? Was dann so unter Meinungsfreiheit läuft und was nicht. Und ich glaube, die Leute haben noch gar nicht verstanden, erstmal, wie toll es ist, Meinungsfreiheit zu haben und auch einfach, was Meinungsfreiheit ist. Und dass die Grenzen kennt? Zum Beispiel. Ich glaube, das wird wieder zu viel, glaube ich, für diese Sendung. Ich glaube, ein anderes Mal. Laden uns schon wieder zu viel. Ach, Schnickschnack, dann geht's halt 6 Stunden, da müssen die Leute mal durch. Wir machen jetzt die ultralange Karlmeier-Sendung. Ich sag schon, der Gavin hat Bock, ne? Das ist klar, immer. Aber pass auf, jetzt haben wir die ganze Tasche voll Bock mitgebracht. Ja, genau. Ey, ich bin immer noch so heiß. Wie Frittenfett. Ach, gut, zum Glück. Hier, der Gavin hat heute geschrieben, wir machen jetzt Gavin-Twitter-Analyse. Ja, dann hauen wir raus. Donald Trump hat angekündigt, die 400.000 Dollar Präsidentengehalt nicht anzunehmen. Ich bin von gestern. Also für mich war es gestern. Okay. Das ist das Space-Time-Continuum, ist wieder fucked up again. Aber dürfte er wegen seiner Privatinsolvenz sicher nicht. Habe ich nämlich gesehen. Und dann schreibt Stefan Herzog mit einem super tollen Deutschland-Ball. Großartig. Edgar Winkel, typisch WDR-Mitarbeiter. Selber von den ganzen Lügen brain-gewashed. Brain-gewashed hört sich so an, als würde er anfangen zu sagen, nee, kein Anglizismus, lieber ein bisschen Deutsch. Ja, okay, doch, Anglizismus. Ja, aber die Gehirn gewaschen hat nicht in die 140 Zeichen gepasst, glaube ich. Genau. Wahrscheinlich, genau. Die widerlichste Anstalt, sagen wir hier in NRW. Und Gavin schreibt, dass der beantwortete Tweet eine Satire ist, ist ihnen aber schon, das like ich jetzt übrigens. Bumm. Live-Wiki-Likes. Live von Creamsy. Live. So. Und jetzt wird auch sofort das Belohnungszentrum bei Gavin anspringen und jetzt haben wir uns nochmal 20 Minuten Podcast gekauft, weil der jetzt so happy ist. Geil, mir geht's richtig gut jetzt gerade. Aber der Typ hat nicht mehr drauf geantwortet übrigens. Ja, das heißt immer, man hat gewonnen, oder? Glaube ich auch, ja. Ab direkt oder auf verloren. Die Blocklist. Direkt ab nicht. Auf die Blocklist, damit die Filterbubble will gepflegt sein. Ich block den jetzt. Alle blocken. Ey, sollen wir gleichzeitig blocken? Das sieht er ja nicht. Das hat jetzt ein bisschen was von simultan Masturbieren, was sie jetzt, glaube ich, gerade macht. Es ist das holländische Ruder in sozialen Medien hier. Ich würde mich jetzt langsam mal raus. I wanna pull out. Genau. Was ich sagen wollte ist, ich finde das strange, dass Leute wirklich so unheimlich triggert sind auf allen Seiten und sich denken, was wie oder hier, warum? Und ja, mega gut. Nur deswegen habe ich auch inzwischen in meiner Twitter-Biografie stehen, dass ich für den WDR arbeite. Ach, hast du es nachgetragen? Ja, tatsächlich auch erst letzte Woche und das hat sofort funktioniert, konditioniert. Geil. Die Leute, mega gut. Es ist komisch. Es ist ein komisches Pflaster. Für mich ist es ja ganz neu, Twitter. Wir sind ja erst seit einem halben Jahr Neuland. Dabei. Ja, das ist absolutes Neuland für uns. Was? Ja. Ja, gut. Total. Dann ist das eine neue Welt für euch. Es ist eine neue Welt, genau wie die Galaxie, durch die wir trucken. Überleitung. Der Max merkt einfach, wenn es mehr Pause als Sprechen gibt, so langsam geht die Folge. Nein, pass auf, das hat rein strategische Gründe. Ich habe nämlich gemerkt, ich merke, dass dem Gavin das richtig Bock macht hier. Und deswegen müssen wir jetzt, weil jetzt haben wir quasi die Macht, ja. Wir sitzen hier am längeren Hebel. Gott, mein Sprachzentrum verabschiede ich schon. Deswegen würde ich doch sagen, weißt du, machen wir jetzt einen schönen Cut, wo es am schönsten ist. Und dann kann der Gavin sich ja nochmal bei uns melden, wenn er nochmal irgendwas vorzuweisen hat, was ihn qualifiziert dafür, nochmal in unsere Sendung zu kommen. Ja, ich komme wieder. Ihr müsst mich nur einladen. Ich bleibe einfach hier in diesem Channel und nimm es auch weiter einfach auf. Genau. Das wird dann, wir fangen ab jetzt den Gavin Karlmeier at Home Livestream an. Wir schauen einfach einmal die Woche nach. Donate now. Irgendso, if you want Gavin Karlmeier to take off his clothes. Das wäre doch mega geil, wenn ich einfach so Lebenszeit verkaufe. Und dann können Leute sich quasi Zeit in meinem Leben kaufen. Die können sich eigentlich, mach so Zeitfenster. Das ist wie Twitch Plays Gavin Karlmeier. Genau, ich mach so Zeitfenster von 15 Minuten und man kann sich das für, sagen wir, 50 Euro kann man sich 15 Minuten meiner Lebenszeit erkaufen. Man darf nicht bestimmen, man darf nur mitgucken. Das ist doch, kommt da nicht sogar, also kommt quasi nicht sogar Third jetzt Life mit Gavin Karlmeier. can you put on like an additional penis? I'm gonna pay you like 200 bucks. Ich glaube, so Baby für 5 Euro mache ich aber alles. Ohne Spaß, ich glaube, dass das funktionieren würde. Es gibt tatsächlich, glaube ich, es kommt nächstes Jahr, ich weiß es nicht, ist das schon draußen? Ich habe keine Ahnung. Es glaube, kommt ein Film, irgendwie so eine Teenage-Post-Irgendwas-Geschichte, wo es um eine App geht. Und du kannst quasi, es ist so ein bisschen wie Twitch Plays so und so und du kriegst irgendwie immer Wetten oder sowas gestellt und du musst quasi die Ziele erfüllen, die davon habe ich gehört, ja. Die Public quasi, also ne, die Leute können bieten und sagen, irgendwie, du musst jetzt das und das machen und kriegst dafür 5000 Euro, wenn du das irgendwie innerhalb der nächsten 5 Minuten machst oder so. Und du kriegst immer diese Missions quasi auf die App und es wird irgendwie live übertragen oder ich weiß auch nicht, wie das genau gemacht wird. Das ist eigentlich mega genial. Es ist wirklich mega genial und dann ne, geht's halt harmlos los und wird dann natürlich immer krasser und mit Motorradklappen. Killer Person! Und basically die Story ist so, hey young people, you gotta go out there and live. But don't do it for the money, okay? Ich glaube, from the producers that brought you Pokemon Go, they finally set you out to discover the world, though you're 24 and geil. Live at home. Ja. Gavin Go. Ja. Gavin Go wäre geil. Ja, ich das wäre super geil. Ich biete das jetzt an hier, diese Idee. Also wenn das jemand genau. programmiert als App, ich in mach. Silicon Valley ist gebucht. Das skaliert. Nächstes Jahr, Gavin Go. Carsten Maschmeyer investiert 200.000 Euro für Carsten Maschmeyer. Und dann gibt es Gavin Stops, wo man sich für 5 Euro digitale Penisse kaufen kann, die man nach ihm wirft auf dem Display. Ja, genau. Geil. Augmented Sexuality. Ein Arbeitskollege von mir hatte die großartige Idee, kennt ihr diese ganzen Simulatoren-Spiele? Ich weiß, ihr wollt zum Ende kommen, aber ich muss Landwirtschaftssimulator. Ganz genau. Simulator. Es gibt ja den LKW-Simulator, wo man tatsächlich dann 8 Stunden von München nach Mailand fährt. In und Echtzeit. Dann ab und zu andere mit der Schrotflinte andere LKW-Fahrer abschießen. Oder mit der Steine so von der Autobahnbrücke werfen. Kurz mit der Teekanne kopulieren kann und so. Nee, und tatsächlich haben wir uns überlegt, wie großartig es wäre, wenn das so realistisch wäre, dass es In-App-Käufe für Mautgebühren gäbe. Und sonst musst du Landstraße fahren. Das ist ja so geil. Ich dachte, die Hälfte der Deutschen würden das machen, auch obwohl sie tagsüber Truckfahrer sind. Ja. Es ist wirklich, um Gottes Willen. Daraufhin hat dann tatsächlich jemand erzählt, dass er sein Bruder Landwirt ist, aber abends, wenn er nach Hause kommt, noch den Landwirtschaftssimulator spielt. Wahre Geschichte. Ja, das glaube ich, da bin ich, glaube ich, sofort. Das ist total skurril. Das ist ja wie, als würde man die Sims spielen. Ihr wisst schon, dass diese Spiele unheimlich erfolgreich sind. Ne? Ja, also die stehen im Saturn überall auf Platz 1, 2, 3, 4. Landwirtschaftssimulator 2014 bis 16. Der Goat-Simulator. Den liebt der Max. Das ist mein favorite thing. Wegen des Soundtracks vor allem. Nee, aber ich meine, es ist ja wirklich so, weißt du, ich mache den ganzen lieben langen Tag nichts anderes, als Castles zu crashen, gehe abends nach Hause und spiele Castle Crasher, ne? Also ich meine, das ist echt verrückt. Ja, ich zerstöre den ganzen Tag Bonbons und abends spiele Candy Crush. Genau. Fuck, ich muss auch einen bringen. Wütende Vögel? Nee. Monopoly? Ich kaufe den ganzen Tag ganze Straßen. Das ist so, als würdest du den ganzen Tag... nein. Ich laufe auch den ganzen Tag mit einem grünen Kristall über meinem Kopf rum und spiele abends aufs Innerkirchen. Okay. Sehr gut, Max. Das war Green Lansing. Schön rausmanövriert. Guck mal, so bin ich zu dir, weißt du? Ich reiß dann extra einen schlechten Witz, damit die Stille auf meine Kappe geht. Finde ich gut. Damit du dich rausmanövrieren kannst aus deiner Scheiße, die du zusammengebrockt hast. So. Ich habe nicht damit angefangen, mit dem Landwirtschaftssimulator. Ich weiß aber ich kenne jemanden, der hat hier, nicht Flugsimulator, sondern heißen die Flugsimulator? Ja. Microsoft? Ja. Tatsächlich, Flugsimulator. Ja. Und der ist tatsächlich diese Flüge geflogen von, was weiß ich, Köln nach New York. Und nur, dass er im Flugsimulator auch. Dann auch immer in die Häuser reingeflogen wird. Vielleicht war es das. Eben nie fuck, das war der Gag. Ich bin doch auch kein Selbstmordattentäter. Flieg in Häuser rein und dann gehe ich abends nach Hause und spiele Flugsimulator. Scheiße. Ah, siehst du mal. Aber zusammen haben wir es geschafft. Wow. Und geschafft. Das ist die Message. Das immer. Ist die Message. Zusammen sind wir stark. We've learned something today. Der IS-Simulator ist, glaube ich, jetzt schon Renner. Ja, das ist aber auch so ein Freemium-Game, wo du dann extra zahlen musst. Für eine Enthauptung oder was? Ja, genau. Oder gibt es nicht diesen YouTuber-Simulator und dann machst du so einen IS-Simulator? Wie ist es da drüben? Die klassischen Gags, die man merkt. Aber ich könnte jetzt sagen, da habe ich einen richtigen Max gedreht. Auf die Blocklist. So, wir haben übrigens bei Twitter auch unser Ding, dass wir ja immer, wir schreiben ja nicht drunter, wer von uns twittert und wer von uns was schreibt. Und das gibt uns dieses Gefühl von We are Legion. Wir sind Anonymous zurzeit. Und sollten wir irgendwie mal Interviews geben und ja, was haben sie sich da aber eigentlich so? Das war der Mascho. Wir ganz sagen, klar. Wir arbeiten noch daran, unsere Stimmen zu assimilieren, damit wir irgendwann niemand mehr genau zuordnen kann. Das ist wie bei den Atomraketen. Ne? Wir drehen den Schlüssel immer zu zweit. Ja, es gibt ja tatsächlich auch inzwischen dieses Programm, mit dem man, das analysiert eine halbe Stunde Sprachmaterial von dir und du gibst einen Text ein. Das hatte ich tatsächlich noch rausgelegt. Es ist nämlich Adobe hat ein neues Voco-Software am Start. Das hatte ich mir tatsächlich als Thema noch rausgesucht, wo du quasi nicht nur Speech-to-Text hast, also ne, so Sprachanalyse, sondern du kannst den Text dann einfach umschreiben. Und der gibt es dann aus in deiner Stimme. Und es ist tatsächlich, also klar, hört sich noch ein bisschen stückelhaft an bisher, aber ja, ist erschreckend realistisch. Und, aber die Shenanigans sind auch unbegrenzt, die man damit machen kann, Sie arbeiten angeblich an einem Watermark irgendwie digital, dass man es identifizieren kann, aber du, da kommt der nächste ICQ-User aus irgendwie Novosibirsk daher und dann ist das Ding direkt gehackt. Insofern, wir freuen uns auf viele, viele neue skandalöse Enthüllungen aus den Lagern Trump, Clinton, Adobe, Karl Mayer, Maschu und Röbel und also es ist Bright Future Up Ahead. In diesem Sinne. Das Geile ist halt, dass ihr einen Podcast. Mann, ich versuche es eine halbe Stunde Schluss zu machen. Darf ich kurz darauf hinweisen? Jungs, stopp. Wir haben es jetzt zweimal versucht. Ja? Hätten wir das Trucker-Ding gehabt. Eben hat der Max versucht, auf Trucker zu leiten. Dann kam der Gavin mit dem Trucker-Simulator. Wir haben, glaube ich, jetzt alle Möglichkeiten verpasst. Ja, wir müssen Ungarland beenden. So, Jungs, da wären wir ja. Hier ist die Tankstelle. Zurück müsst ihr euch dann aber ein Taxi nehmen. Boah, danke, Mr. Dick. Vielen Dank. Wir wissen nicht, was wir ohne sie gemacht hätten. Also, wir hätten da ja Wochen, Tage, Monate stehen können. Also, ja, auf jeden Fall, dann grüßen Sie Ihre Frau von uns und genau, danke für grüßen alles. Sie, ne? Die Lady. Mach ich. Tschüss. Ciao. Tschüss. Damit endet die heutige Episode von Creamspeak. Es sollte das letzte gewesen sein, was die beiden Space-Abenteurer von ihrem Retter in der Not hörten. Dick Whitballs starb eine Woche später an einer geplatzten Schlagader im Hodensack. Er wurde feierlich im Familienmausoleum beigesetzt. Seine Frau, Lady Whitballs, sein Sohn, Little Dick Whitballs, und sogar seinen Bruder, Willy Whitballs, und seine Cousine, Eva Vagina Whitballs, waren dort. Es war ein schöner Tag im Dezember. Wir werden Dick Whitballs nie vergessen. Man könnte sagen, er ist für immer in uns. Wir lieben dich, Dick Whitballs.